Ja, und wir sind live. Hallo und herzlich willkommen zum Monero Mumble, zum Stammtisch im März 2020. Mit von der Partie sind Till und Krisha. Hallo Till und Krisha. Hallo Alex. Hallo Alex. Ja, heute haben wir eine gepackte Sendung mit vielen interessanten Themen. Es hat sich mal wieder einiges getan und vielleicht, bevor wir noch mit den Themen einsteigen, noch in eigener Sache. Wir haben es jetzt endlich geschafft, in den iTunes Podcast Store zu kommen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht mehr manuell den Feed eingeben, sondern ihr könnt eigentlich bei euren Podcast-App der Wahl nach Monero Mumble suchen. Vielleicht müsst ihr ein bisschen nach unten scrollen und dann könnt ihr da auf Abonnieren drücken. Und natürlich, wir freuen uns super, wenn ihr uns da abonniert und wenn ihr uns einen guten Review schreibt, weil dann landen wir vielleicht in der Suche auch ein bisschen weiter oben. Ja, genau. Hat jetzt echt lange gedauert. Aber wir haben auch rausgefunden, woran es lag, dass unser Feed nicht akzeptiert wurde. Das war in Podlove unter den erweiterten Einstellungen hatten wir ein Tracking aktiviert. Ich glaube, das ist sogar standardmäßig aktiviert gewesen. Und das musste man ausschalten und dann hat iTunes auch den Feed akzeptiert. Ja, auf jeden Fall eine sehr feine Sache. Und wie gesagt, lasst die 5-Sterne-Reviews hageln. Da freuen wir uns sehr darüber. Außerdem, was sich auch noch getan hat, ist, dass wir jetzt auf Twitter sind. Das heißt, ihr könnt da einfach dem Twitter-Account folgen und ja, werdet das vielleicht eher mitbekommen, wenn wir unsere Stammtische announcen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Plattform, denke ich, um so ja Announcements zu machen, falls sich auch mal was verschieben sollte und so weiter. Da, genau, einfach den Twitter-Account abonnieren. Erstes Thema, Alex. Jo, gerne. Dandelion plus plus für Monero. Ja, es hat sich einiges getan in der letzten Zeit, also seit dem letzten Stammtisch. Ich weiß gar nicht, ob wir heute alle Themen durchkriegen in unserer Sendung. Tatsächlich gibt's auch mal wieder ein paar neue Features für Monero von der technischen Seite her. Und Dandelion plus plus ist eines. Dandelion kam ursprünglich von Bitcoin und war eine Erweiterung quasi, die ein bisschen die Privatsphäre oder die Anonymität, ist glaube ich richtig, bewahren soll. Und zwar kommuniziert man ja im Monero-Netzwerk immer in einem Peer-to-Peer-Netzwerk. Bedeutet, wenn ich meine Wallet öffne, kommuniziert es mit anderen Nodes, die Monero-Blockchain im Internet bereitstellen. Und fragt an, hey, welche Nodes kennst du? Und so weiter. Und dann die Nodes, die man zurückkriegt, die fragt man wieder an und die fragen wiederum weiter. Und so tauscht man sich aus, quasi im Netzwerk unter Nodes. Und gleichzeitig tut man ja auch über diese Remote Nodes seine Transaktion broadcasten. Und da hat man eben keine Wahl. Das muss man halt so machen. Und das Problem dabei ist, man tut, wenn man so eine Transaktion veröffentlicht, auch seine IP-Adresse mit veröffentlichen. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein ganz großer Botnet-Betreiber ist, kann man durch die große Masse an Verbindungen, die man hat, quasi einschränken, von wem diese Transaktion kommt. Quasi so, wie wenn man in einem großen Raum steht und ganz viele Mikrofone hat und dann tut man an einer bestimmten Stelle einmal husten. Anhand daher, dass es bei manchen Mikrofonen lauter ist als bei anderen, kann man mit Triangulation, glaube ich, heißt es, auch rausfinden, wo die Person stand, die gehustet hat. Das ist jetzt eine Analogie sozusagen, wie man rausfinden könnte, wo die Person sitzt, die diese Transaktion gepusht hat. Und im Idealfall möchte man ja überhaupt nicht, dass man irgendwie seine IP-Adresse mit irgendeiner Monero-Interaktion zuordnen kann. Ja, genau. Also ich finde diesen Begriff Dandelion eigentlich super schön, um das die Innovation hier zu beschreiben, weil man kann sich das wirklich vorstellen wie so eine Löwenzahnblume, die halt einen Stamm hat und oben sind so, ja, kennt ja jeder diese Pusteblumen, wenn man da dran pustet, dann fliegen die alle weg. Und ähnlich ist es halt eben auch bei diesen, ich glaube, das sind Gossip-Protokolle bei Monero und Bitcoin. Wenn ich jetzt also eine Transaktion broadcaste, ob von einer Remote-Node oder von meiner Full-Node aus, dann schicke ich das so an möglichst viele Leute. Und Dandelion ist jetzt also die Innovation, dass ich das erst an eine Person schicke und diese Person oder diese Node schickt's an eine andere Node. Und das ist, glaube ich, für eine random Anzahl so. Also ob das jetzt 2 Hops sind oder 15 Hops, das ist zufällig. Und erst nachdem dieser Stamm praktisch fertig ist, fängt diese Flut an, ja, dass wir dann praktisch dran pusten an die Blume und dann wird das Netzwerk geflutet. Das heißt, wir können nicht sicher sagen, wo denn jetzt die Wurzel ist von dieser Pusteblume. Und das ist natürlich super praktisch, um die Netzwerkseite von Monero zu beschützen, um eben die, Position, die geografische Position von einem Sender einer Transaktion zu bewahren, weil man jetzt eben nicht mehr sicher sein kann, was die ursprüngliche IP-Adresse war, die diese Transaktion zum ersten Mal veröffentlicht hat. Genau. Es bringt kleinere Nachteile mit sich. Zum einen halt, dass die Transaktion dadurch länger braucht, um wirklich im Netzwerk anzukommen. Das könnte halt da ein Problem sein, wenn man vor allem als Merchant darauf wartet, dass die Transaktion bestätigt wird oder dass sie zumindest mal in den Monero Transaction Pool reinkommt. Und sonst weitere Nachteile von dem Protokoll sind, tut mir leid, da ist mir kurz das Browserfenster abgeschmiert, dass die Verbindungen nach wie vor, glaube ich, unverschlüsselt sind. Also ich glaube, auch jetzt sind diese Verbindungen nicht verschlüsselt. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht kommentieren. Ich glaube, also ein weiterer Nachteil ist doch auch, dass quasi die abschließend sendenden Clients, die funken ja auch mit ihrer realen IP-Adresse. Also das heißt, man kann zwar nicht sagen, die Transaktion kommt von euch, aber man kann sagen, ihr seid Teil des Monero-Netzwerks. Wie meinst du das jetzt? Naja, also die IP-Adressen, die nachher die tatsächliche Transaktion broadcasten, die sind ja auf jeden Fall schon mal zu erkennen als Monero-Node-Betreiber. Ja, das sind die ja sowieso. Naja, das werden sie im Tor-Netzwerk weniger, ne? Also da ist es ja nochmal anders geschichtet. Also da taucht die reale IP-Adresse nicht auf. Ja, das stimmt wohl. Es ist nämlich auch die Frage so, ist Dandelion jetzt ein Ersatz, Dandelion jetzt ein Ersatz für Covery, der anonyme Netzwerklayer, der mal für Monero angedacht war? Also genau das wäre es für mich ja in dem Fall nicht, also Till, ich höre dich gerade nicht mehr. Also ich würde sagen, genau das ist es ja gerade nicht, weil ja die realen IP-Adressen immer noch sich quasi als Monero-Node ausgeben. Also das heißt, wenn man irgendwo leben würde, wo der Betrieb eines Monero-Nodes schon strafbar wäre, wären diese Leute ja dann identifizierbar. Ja, also es soll kein Ersatz dafür sein. Das ist richtig, so war es auch nicht gedacht. Es ist aber dennoch ein zusätzlicher Schutz, um in gewisser Weise die Anonymität zu bewahren. Ja, halt gerade vor dem Hintergrund, dass ja Monero auf Protokollebene sehr privat ist, indem wir die Sender, Beträge und Empfänger von Transaktionen verschlüsselt haben, aber eben auf dieser Netzwerkebene war es halt ja gar nicht privat. Also außer du machst den extra Shit und benutzt das Tor-Netzwerk oder du hast, ein VPN, wobei du dich ja natürlich dann auch vor dem VPN entblößt. Und ich denke, insofern ist es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, wobei natürlich auch hier, das ist natürlich jetzt nicht das Ende der Fahnenstange, aber ich glaube, das ist halt so ein weiterer Schritt eigentlich nur, um da ein bisschen mehr Privatsphäre halt auch für das Netzwerk zu schaffen. Ja, wir konnten bisher herausfinden, dass es bis wahrscheinlich nicht in das Monero-Protokoll integriert wird, aber in die Monero-Codebase für die Wallets. Und wie gesagt, kaum Nachteile mit sich. Wenn man Dandelion plus nicht nutzen möchte, muss man das beim Kompilieren quasi explizieren. Kann man immer noch die Monero-Codebase ohne Dandelion plus kompilieren. Aber wer möchte das schon? Jo, auf jeden Fall eine super Sache. Was mich jetzt da so interessiert, also ich habe jetzt von noch keiner Hardfork gehört, die jetzt Anfang dieses Jahres oder auch Mitte dieses Jahres stattfinden soll. Oder habt ihr da gehört, dass es jetzt eine Hardfork anstehen soll? Ja, da gab es immer wieder mal ein paar Ideen dafür, aber so richtig konkret ist jetzt noch nichts geplant. Vielleicht der Hinweis, ich habe gelesen, dass die Webseite von getmonero.org auch gerade umgebaut wird und dass die Roadmap da wird. Also lohnt es sich vielleicht in den nächsten Tagen nochmal reinzugucken, ob da schon irgendwie aktuellere Termine genannt werden. Ich glaube, die Webseite hat schon ein Update. Ja, die haben ja doch erst vor ein, zwei Tagen aktualisiert, glaube ich. Ja, genau. Eben, wie du schon sagst, die Roadmap sollte auch die Monero GUI Version 15.0.4, die jetzt veröffentlicht wurde, wird jetzt auch. Hallo, Feuermagier. Guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ja, habe ich auf dem ISC gesehen, dachte ich schon. Kannst du nice. Dein Mikrofon einen Ticken lauter machen, wenn das geht? Einen Moment, ich schau mal schnell. Ich habe Monero schon, eine Weile nicht mehr. Also hier auf der, ich habe jetzt gerade mal die Roadmap für die Zukunft aufgemacht und da ist jetzt gerade bei Ongoing Tasks Onion Address für getmonero.org, Implementation of Dandelion++ Protocol, Wallet Scanning Speedups, Concise Linkable Spontaneous Anonymous Group, also kurz CLSAC Signatures, dann Trippage, keine Ahnung, wie man das ausspricht, und Castello. Oh mein Gott, wenn Castello irgendwann mal kommt, dann bin ich so happy. Ja, und was jetzt eben neu ist, ist die neue Version von der GUI Wallet. Die hat ein paar User Experience oder User UI Improvements einfach. Es gibt die norwegische Sprache neu und bei macOS wird wenn man jetzt die App in Quick Look öffnet, steht da auch die Versionsnummer mit dabei. Es gab Bugfixes und Performance Improvements und auch. Und ich finde, die hat es auf jeden Fall gebraucht. Denn die Monero GUI Wallet ist bei meinem Kumpel auf dem Mac auf jeden Fall ziemlich buggy und stürzt bei den einfachsten Dingen einfach immer ab und braucht auch ewig irgendwie, um sich zu verbinden. Und da kommt es gerade gelegen. Aber ausprobiert haben wir es jetzt noch nicht, ob das jetzt besser wurde. Okay, aber nochmal kurz zurück zum Hardfork-Termin. Da steht jetzt nichts Konkretes an. Also hier auf der Roadmap ist ja jetzt nichts gesagt. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, weil man muss die auch immer entsprechend vorher ankündigen, dass wir jetzt erstmal die nächsten Monate keine Hardfork sehen werden. Eigentlich, dass man im Oktober eine hat und so im, war denn das bisher? Genau, so März, April und Oktober, November. Ja, aber so ruhig wie zur Zeit war es schon lange nicht mehr um einen neuen Hardfork. Ja, scheint so, als ob die Community da jetzt eigentlich relativ zufrieden ist mit RandomX und Bulletproofs. Da sind ja eigentlich schon einige Meilensteine jetzt gelegt worden, um, ja, also ne, wenn ich jetzt Monero benutze, mir fällt da jetzt außer bei Wallet-Applikationen, was ja nichts mit dem Protokoll zu tun hat, fällt mir eigentlich relativ wenig ein, außer wenn jetzt halt das Research Lab natürlich sagen würde, ja, wir haben hier ein neues Signaturschema, was weiß ich, kleinere Ringgrößen und trotzdem gute oder größeres Anonymitätsset oder so. Ja, was du gerade angesprochen hast, in der Roadmap steht ja sowas wie beschleunigte Datation von Wallets, oder? Genau, Wallet Scanning Speedups. Also wenn du die Wallet nach einer Zeit anmachst, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, dann dauert das ja immer erst, weil die Wallet muss dann die Blockchain durchschauen und immer mit dem View-Key praktisch schauen, ist hier irgendwo eine Transaktion für mich drin, weil man kann das nicht so schnell wie bei Bitcoin nachsehen, weil ja man halt nur selber den View-Key hat, um da die Monero dann auch auszugeben. Deswegen muss man da halt jeden Block und durchscannen deswegen. Ja, und auf Reddit habe ich da einen Post gesehen, der hat eine Idee vorgeschlagen, dass man den ganzen Wallet-Sync mithilfe von der GPU beschleunigen könnte. Und zwar könnte man die ganzen Keys der Transaktion, die momentan um die 4 GB groß sind, in den Speicher der Grafikkarte laden und moderne Grafikkarten wie die Vega 64 sollen ungefähr 1 Million Transaktionen pro Sekunde verarbeiten können und somit könnte Sync der Blockchain in ungefähr 1 Minute durchgeführt werden. Das klingt ja schon mal gut, weil aktuell, glaube ich, dauert sowas schon im niedrigen, einstelligen Stundenbereich, oder? Ja, also wenn du wirklich von Null auf synkst, das kann schon ein Weilchen dauern. Also ja, aber ich denke, da ist halt auch ein Problem mit Grafikkarten. Menschen wollen ja eine Währung auch auf ihrem Smartphone benutzen, auf dem Laptop. Allein Grafikkartenunterstützung ist schon eine. Ja, also mit Smartphones ist natürlich nochmal eine andere Sache, die Wallet zu synchronisieren. Das stimmt natürlich. Ja, aber auch Phones haben starke GPUs, die das ausnutzen könnten. Also ich habe ein Smartphone von 2019 und ich bin mir nicht sicher, ob das eine GPU hat. Ich glaube, die neuen haben auf jeden Fall irgendeine GPU, allein weil die brauchst du ja schon für Videos schauen oder so. Aber Grafikkarten sind, das ist eine komplett andere Liga als irgendwie eine Desktop-Grafikkarte. Also in einer Stunde schafft das Smartphone in Tagen. Ja, und die meisten Smartphones müssen ja auch nicht die gesamte Blockchain verifizieren. Ich glaube nicht, dass das so die Zukunft ist, dass man sich die gesamte Blockchain auf das Smartphone runterlädt. Ja, also muss die Blockchain eigentlich die GUI-Wallet synchronisieren oder macht das der Daemon? Meinst du jetzt auf dem Smartphone? Generell. Ja, also die GUI-Wallet, die hat unterliegend den Monero Daemon laufen, ja. Genau, weil dann wäre es ja für solche Situationen, also ich mache das selber gerade, ich lade mir die Blockchain auf den Raspberry Pi, der darf die dann verwalten und ich verbinde nämlich dann mit einem GUI-Wallet inklusive Smartphone nur mit meinem persönlichen Daemon, den ich vertrauen kann und der ist dann dafür verantwortlich, dass er dieses Zeug irgendwie jetzt anonym ins Tor-Netzwerk schickt, also die Transaktionen transmittet und sie selbst synchronisiert. Ja, klingt nach einem coolen Projekt. Hast du da so einen Raspberry Pi 4? Genau, das ist der Vierer. Mit wie viel Gigabyte RAM? 4 Gigabyte, aber aktuell der nutzt so 150 Megabyte RAM nur. Ich bin aktuell beim Runterladen der Chain noch rein. Ja, weil ich habe das mal mit dem Dreier versucht und der war fast schon zu langsam, um das alles nachzuprüfen. Und hast du dann noch einen USB-Stick oder eine SSD angeschlossen? Eine HDD, also eine große 4 Terabyte Festplatte, die ich auch als Home-Server nutze. Okay, das sollte ja passen dann. Was du ja machen könntest. Das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, lagen die Blockchain-Volumen von Monero bei 90 Gigabyte, also ist echt im Rahmen. Ja, 90 Gigabyte? Prüft der die Blöcke eigentlich alle, wenn er sie synchronisiert, oder prüft er die, nachdem er alle synchronisiert? Das ist Teil vom Synchronisieren. Mhm. Das wäre ein Grund, wieso der zu lange dauert. Also der synchronisiert jetzt seit 4 Tagen. Jetzt ist er bei 70%. Also der ist wahrscheinlich in 2-3 Tagen erst fertig. Andererseits, Moment, wenn ich mal auf die CPU-Auslastung schaue, der Monero-Client nutzt auch nicht die volle CPU. Die CPU-Last sagt er so bei so 30-35%. Also hier im YouTube-Chat hat noch Killer Cobra geschrieben, was noch mega wäre, wenn Monero auch sowas wie MyNode hätte, damit wir damit auch eine Node auf dem Raspi installieren können. Am besten genauso einfach wie MyNode, damit es mehr Nodes gibt. Und ich habe das jetzt... MyNodes kenne ich noch nicht. Also du musst ja halt aktuell das Package manuell runterladen. Es wäre ganz cool, wenn wir das irgendwie Debian oder Raspberry Pi Repositories kriegen würden, dann könntest du das einfach apt installen und dann hast du deine Node. Ja, da habe ich mit Till auch vor der Sendung kurz drüber gesprochen, weil Arch Linux hat das ja jetzt zum Beispiel aufgenommen, die Monero Repository und sowas wäre halt echt schon ziemlich geil, auch zum Aktualisieren bei Hardfox und so weiter. Also ich habe gerade mal das GitHub von MyNode aufgerufen und wir werden das natürlich auch alles in den Shownotes verlinken. Das scheint so, als ob man sich hier relativ einfach, was weiß ich, einen Electrum-Server, eine Lightning-Node oder so halt aufs Raspberry Pi draufspielen kann. Und ich muss da sagen, das wäre auch so ein Projekt, was ich mir eigentlich direkt holen würde. Ich muss jetzt halt nur leider gucken, ich habe nur den Raspberry Pi 3 gerade. Und ich glaube, der ist vielleicht ein bisschen zu schwach für die Synchronisierung beziehungsweise für eine Fullnode, oder? Ich denke, der soll das hinbekommen. Also ich kann jetzt mal sagen, was ich hier sehe. Also ich synchronisiere gerade selber und die CPU-Auslastung ist bei so 15% und die Netzwerklastung ist auch nicht hoch. Ich hänge irgendwo und ich weiß aber nicht, woran es liegt. Aktuell habe ich so 20 Blöcke alle 2 Sekunden und das dauert halt ewig. Allerdings, ich bin mir aktuell nicht sicher, wieso es so lange dauert. Es stehen mehr Ressourcen zur Verfügung, als genutzt werden und das wundert mich ein bisschen. Ja, das ist, weil das, glaube ich, nicht so genau dafür optimiert ist. Und was man noch machen kann, ist bei der Synchronisierung so ein paar Parameter dazu von ganz Anfang an synchronisiert oder dass er das in so kleineren Häppchen macht. Mhm. Was vielleicht auch gehen könnte, ist, das habe ich zwar noch nicht probiert, aber wenn du theoretisch die Blockchain auf einem Desktop-Rechner mit stärkerer Karte runterlädst oder sie von dort kopierst, dann, ich weiß nicht, ob der dann die Blöcke nochmal alles nochmal selber verifizieren muss. Ich glaube nicht. Du kannst ihm direkt sozusagen sagen, die Blöcke hier sind schon verifiziert, indem du einfach den kompletten Folder einmal kopierst und die halt von einem stärkeren Rechner einmal am Anfang bei der ersten Synchronisation checken lässt. Zum normalen Synchronisieren, also wenn der immer läuft, da reicht ein Zweier, glaube ich, dann Dreier auf jeden Fall aus. Weil der Vierer schafft jetzt 20 Blöcke alle 2 Sekunden. Das ist ja viel mehr, als gebraucht wird im Netzwerk. Ja, was man auch machen könnte, ist die komplette Blockchain erst runterladen und dann nur noch verifizieren. Das geht auch. Man kann auch bei getmonero.org die ganze Blockchain als eine File runterladen. Dazu ein unqualifizierter Seiteneinwurf. Irgendwo habe ich gelesen, dass das aus irgendwelchen Gründen nicht also möglichst nicht gemacht werden sollte, aber was da genau die Gründe aus dem Kopf nicht mehr. Also ich denke, das sollte man wahrscheinlich nicht machen, weil dann die Dinger nicht verifiziert sind, wenn du sie runterlädst, es viel Load auf die Webseite packt und dir theoretisch auch nicht sicher sein kannst, dass du denen jetzt vertrauen könntest. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, verifiziert der ja, wenn du es runtergeladen hast, nochmal selbst. Genau. Import Blockchain, Tatsache. Also ich habe schon öfters mal gelesen, dass genau das empfohlen wurde zu machen, wenn man das mit dem Raspberry Pi macht, weil das den ganzen Prozess beschleunigen soll. Cool, danke. Ich werde es gleich mal probieren. Also ich habe mir auch so einen Raspberry Blitz aufgesetzt, auch mit einem Raspberry Pi 3, und das hat ultra lange gedauert. Also ich hatte den von einem halben Jahr oder so schon mal aufgesetzt, und als ich den dann nochmal neulich angeschaltet habe, war der bei 85%, und diese 85% voll zu machen auf 100% hat bestimmt 1,5 Wochen gedauert. Oh, okay. Ja, ich bin jetzt bei 70%, das könnte natürlich noch ein bisschen mehr. Ja, das ist vielleicht auch, weil diese Raspberry Pis nicht die richtige Hardware-Beschleunigung für sowas haben, aber da kenne ich mich jetzt auch wenig aus, ne? Zurück zum Thema eigentlich, nochmal zu dem Verifizieren der Blockchain und Synchronisieren mit Hilfe von GPUs. Warum das bisher noch nicht gemacht wurde, ist, weil Grafikkarten so verdammt komplex sind mit ihren ganzen Treibern und OpenCL-Code und ständig ändert sich irgendwas, und wahrscheinlich wird es super schwierig sein, da einen stabilen Code zu schreiben. Also ich kann es von meinen her sagen, ich habe teilweise 2 Stunden gebraucht, auch nur einen Miner auf meiner Grafikkarte zum Laufen zu bringen. Das ist schon recht kompliziert, dass man da die Unterstützung immer zusammensucht. Ja, auch der Code von den Mining-Programmen ist auch ziemlich komplex, also, sofern es immer um GPUs geht. Wollt ihr noch was zu dem Thema sagen? Also ich werde es jetzt mal probieren, einfach mal die Blockchain runterzuladen. Die sollte ein paar Stunden eigentlich da sein, und dann werde ich sie versuchen zu importieren. Vielleicht klappt das ja, wenn ihr das empfohlen habt, dann kann ich vielleicht das. Ich wollte noch kurz vorsichtig nachfragen, Till, wolltest du nicht auch mal auf einem Odroid eine Fullnode aufsetzen? Ja, das habe ich ja zugunsten des Raspberry Pi 4 wieder verworfen, weil ich gedacht habe, jetzt hat er ja USB 3 und Gigabit Ethernet und ich mache es damit, aber ich habe es noch nicht gemacht. Okay, weil das finde ich echt auch cool, könnte ich mir auch vorstellen, da selber mal mit dran zu arbeiten, dass man halt so das relativ einsteigerfreundlich für so eine bekannte Hardware wie Raspberry Pi macht, weil ich zum Beispiel jetzt dieses Raspberry Blitz Projekt da mitgemacht habe, und das war halt schon so wirklich für Dummies, was auch sehr gut war für mich, ja, also du hast da eine Shoppingliste, wo du bei Amazon alles zusammenklicken kannst, und dann hast du da im GitHub schön mit Bildern erklärt, wie jeder Schritt funktioniert, und bis auf den quälend langen Sync jetzt war das eigentlich ein sehr schön dokumentiertes Projekt, und sowas für Monero würde ich auch sehr begrüßen, auf jeden Fall. Genau so habe ich es mir auch vorgestellt, und ich habe es auch immer noch in meinem Trello, aber ja, wie gesagt, ich habe es noch nicht erledigt. Hausaufgabe für Till bis zum nächsten Stammtisch. Oh no. Mit Guide. Was auch interessant wäre, wären ja so Wallets wie die, na, wie heißen die, diese Thin Wallets, die es für Bitcoin ja gibt oder für Ethereum, wo du gar keine Blockchain hast, sondern random mehreren außenstehenden Nodes gleichzeitig vertraust sozusagen, aber das sozusagen, dass du mehrere gleichzeitig nimmst, unwahrscheinlich ist, dass sie die alle was Falsches bieten und somit sehr schnell synchronisieren kannst. Das ist das ein Synonym für Light Wallet? Light Wallet, ja, oder wie die, kommt, die haben halt ein paar verschiedene Namen. Wie heißen das große Beispiel? Oder Pruned? Das große Beispiel bei Bitcoin nochmal. Meinst du eine Pruned Wallet? Electrum, glaube ich. Electron? So, ne? Genau. Ja, das sind Light Wallets. Da hat da Monero schon Kontrolle. Du kannst eben die Monero Wallet mit Remote Node benutzen. Dann hast du halt wirklich nur einen Remote Node und nicht mehrere. Aber es ist halt auch quasi eine Light Wallet. Also so gesehen ist die GUI Wallet eigentlich eine Light Wallet und nur der drunterliegende Daemon ist tatsächlich eine Wallet sozusagen. Ob die Begriffe da wirklich so stimmen, kann ich dir nicht sagen. Also ob eine Light Wallet wirklich ist, weiß ich nicht. Aber vom Prinzip her irgendwie so. Okay. Kennt ihr die... Kannst du das nochmal sagen, bitte? Kennt ihr die Wallet, Free Wallet? Ist das eine Light Wallet? Ja, die ist so leicht, da hast du gar nichts mehr, wenn du die benutzt. Ja, genau. Es ist ja in der Monero Community für die Alteingesessenen schon ziemlich bekannt, dass die Free Wallet eine Scam Wallet ist. Und wie ich mitbekommen habe auf Reddit, gibt's die immer noch und tatsächlich fallen immer noch Leute aus. Auch du musst deine Mikrofonsensitivität höher stellen, du warst gerade weg. Oh, okay. Ist so okay? Jo. Ja, und eben, da fallen immer noch Leute drauf rein, heutzutage auf die Free Wallet. Ja, das ist sehr schade, finde ich. Also auch gerade das, weil die ist ja in App Stores verfügbar, also im Google Play Store und vielleicht auch sogar bei Apple kann man die sich runterladen, ne? Und die wird einem ja auch empfohlen, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur nach Monero suche, dann wird die mir auch in den oberen 5 oder so angezeigt. Ja, deswegen not your keys, not your Kryptowährung, ne? Mhm. Deswegen Monero offizielle Wallet oder was sind noch gute Wallets? Cake Wallet für iOS. Cake Wallet, My Monero und Monero U. Monero U, genau. Und ich muss auch sagen, zu MyMonero bin ich jetzt sehr aufgetaut. Also ich hatte das in den letzten Monaten, letzten Jahren irgendwie so als ja Web-Wallet abgestempelt und suboptimal. Dann nutze ich lieber die GUI oder Cake oder so. Aber da kommen wir auch noch gleich dazu, zu MyMonero. Aber ja, gut. Also Public Service Announcement, nutzt nicht Free Wallet, wenn ihr den klugen Schritt machen wollt, um eure Monero von Binance und Co. abzuziehen, dann geht einmal auf getmonero.org und informiert euch da, weil da ist nicht nur die GUI für Desktops gelistet, sondern auch endorsed Wallets eben vom Monero-Projekt. Und da findet ihr eben zum Beispiel auch Cake und MyMonero. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Thema. Und zwar hat man rausgefunden, dass die Nordkoreaner ganz schön krasse Monero-Nutzer sind. Und zwar gab es da einen Artikel von und dort hat so eine Research-Gruppe rausgefunden, dass in Nordkorea recht viel Bitcoin-Mining stattgefunden hat. Und besonders interessant ist jetzt, dass eben auch Monero dann einen richtigen Aufschwung hatte. Und zwar muss das im Jahr 2019 gewesen sein. Ich will gerade kurz nochmal im Artikel schauen, dass ich nichts Falsches sage. Seit 2018 immer mehr Monero, vor allem die Ports 3333 und 7777 immer mehr im Gebrauch sind. Und wenn man mal gemeint hat, dann hat er vielleicht so feststellen können, dass je höher die Port, höher ist auch die Schwierigkeit von diesen Mining-Zugängen. Also das ist jetzt nicht immer so, aber das sieht man recht häufig, dass es so ist. Und was diese Forscher immer öfters Port 7777 gesehen hat, also ist davon auszugehen, dass auch die Mining-Power größer geworden ist in dem Land. Interessant ist, dass sie einen Proxy benutzt haben und somit ganz viele verschiedene Rechner aus verschiedenen Netzen gebündelt haben über eine einzige IP-Adresse quasi aus Nordkorea zu kommunizieren. Und mehr kann man dadurch gar nicht rausfinden, als wie viel Hashing-Power wirklich dahinter steckt oder wie viele einzelne Rechner dahinter stecken. Aber man kann davon ausgehen, dass es ein bisschen was mit entweder Botnetzen zu tun hat oder einer wirklich großen Organisation, die Monero meint und dabei auch noch relativ unentdeckt bleiben möchte. Da gibt es eben Gerüchte, dass das nordkoreanische Militär sein könnte, das daran Interesse hat. Ja, also ich würde schon sagen, theoretisch hätte eine Regierung mit schwacher Währung oder die eigentlich kaum sozusagen auf dem Markt agieren kann, Interesse daran, sich Krypto zu besorgen, weil es sich sehr leicht umtauschen, auch so, dass dich andere Staaten nicht daran hindern können, deine eigene Währung umzutauschen oder deine Funds einfrieren können. Oder wenn du dich mal absetzen möchtest, ist es sicherlich auch hilfreich, eine nicht verfolgbare dabei zu haben. Und vor allem kann man Monero ja auch über Exchanges erwerben, aber würde man dann ja mitkriegen. Und Mining ist immer noch so ein bisschen die anonymste Methode, sich irgendwie Coins zu besorgen. Ja, vor allem Monero-Mining, ne? Weil du, wenn du Bitcoin meinst, hast du ja immer noch das Problem, dass du ja beim Auscashen eventuell an einem KYC-Exchange vorbei musst und beziehungsweise, ne, wenn die Malware auffliegt, dann kann man ja sehen, an welche Adresse wird das denn ausbezahlt und von da aus per Chainalysis dann Rückschlüsse drauf ziehen. Aber bei Monero ist das natürlich hier für die, ja, für den Miner nochmal optimaler, weil wir nicht genau wissen, an welche Adresse das ausgezahlt wird. Ja. Und natürlich auch vor dem Hintergrund, dass bei Monero ja keine ASICs gebraucht werden können. Und da ist man mit der 0815-Hardware noch besser dran als mit bei Bitcoin, wo du ja bei Bitmain und so einkaufen musst. Klar. Und es kann auch sein, dass die eventuell günstigen Strom zur Verfügung haben. Oder allgemein die Währung einfach nur nutzen wollen, um sich die in anderen Ländern dann wieder in die jeweilige Währung umzutauschen. Also wenn jetzt sich Nordkorea US-Dollar besorgen möchte, wäre das eigentlich eine Top-Methode. Die gehen her, meinen Monero oder kaufen sich nur Hardware, lassen die herstellen, schippen die irgendwie ins Land, stellen sich damit dann Kryptowährungen her und die können sie dann ja vollkommen frei in anderen Ländern umtauschen gegen die jeweilige Landeswährung. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, weil ich auch mal einen Bericht darüber gelesen habe, wie in Nordkorea überhaupt so IT stattfindet. Die haben zum Beispiel kein Microsoft Windows oder Ubuntu oder Mac. Die haben ihr eigenes Betriebssystem, das irgendwie so ein Fork von einer uralten Linux-Distro ist. Und die ist halt übelst zensiert und du kannst damit voll wenig nur machen. Und dann wundert's mich doch, dass dann irgendwie so viel Monero-Mining stattfindet in dem Land. Das kann ja nur das Militär sein, weil das Volk hat keinen Zugang zu modernen Computern und auch nicht sagen, Zugang ins Internet. Die Menschen kriegen schon teilweise zum Beispiel ein Live-USIC oder so. Genau, RedStarOS, das hat jemand, was Jay gesagt hat. Es gibt immer mal wieder Sachen, wie dass du denen einfach ein Live-USB-Stick gibst mit deiner eigenen Distribution und die scheint anscheinend einigermaßen zu laufen, wenn du weißt, auf welche Seiten die sozusagen nicht gesperrt sind. Es gibt natürlich auch noch das Tor-Netzwerk, wo die Leute dann interessiert sind, dass du den Menschen hier Zugang gewährst. Also ich habe selber zum Beispiel auch ein Relay und einen, na, wie heißen die kleinen Dinger, ein Proxy oder wie die heißen. Also wo die jetzt sozusagen nicht öffentlich gelistet ist, wo sich theoretisch, wenn das Tor-Netzwerk die rausschickt, die Verbindungen über E-Mail oder so, können sich damit auch Leute verbinden und ins normale Netz gehen. Und erklärt mir das bitte nochmal, woher weiß man jetzt genau, dass das in Nordkorea stattfindet? Also kann das nicht auch einfach sein, dass das jemand ist, der so tun will, als ob er Nordkorea wäre? Also ihr hattet ja irgendwas gesagt mit dem Port 777 oder 4x die 7. Ja, also das ist halt, das frage ich mich immer so, gerade bei Nation State Actors, wie, die wollen ja gerade so tun, als ob sie jemand anderes wären, beziehungsweise vielleicht ist das irgendjemand, der sich da einen Spaß draus macht und so tut, als ob er Nordkorea wäre, beziehungsweise wie sicher kann man sich da sein, dass das tatsächlich die, wie heißen sie, Republik Nordkorea ist. Ich kann nichts zu sagen, ich habe es nicht rausgesucht, ich habe jetzt nur mit dem gearbeitet, was ihr vorhin gesagt habt, also wie ich es mir vorstellen könnte. Also so wie ich es vorhin gehört habe, hat jemand wohl gemerkt, dass den Nordkorea zugewiesenen IP den Port 777 benutzen und dass damit anscheinend wo Traffic oder was ähnliches geschickt wird, was dem Mining ähnelt. Da könnt ihr mir eine Analyse darüber vorstellen. Also hier haben wir einen Artikel von CoinDesk. Und da sagt ein US-Cybersecurity-Firm Recorded Future, das hat ja Grisha auch gerade angesprochen, dass, originated from North Korean IP Ranges. Okay, also gut, IP Range ist ja dann, man kann ja schon relativ, das ist ja eine IP-Adresse, dass ich dann sagen kann, die kommt aus, was weiß ich, im Iran, USA oder Europa und so. Und da kann man dann wahrscheinlich auch schon sagen, das ist eine nordkoreanische. Okay, auf jeden Fall ein interessantes Thema können wir mal im Hinterkopf behalten. Habt ihr dazu noch was? Nee, das war's von meiner Seite aus. Okay, dann, was ich super interessant fand, ich habe eine sehr, sehr gute Folge vom Monero Talk gehört. Übrigens an dieser Stelle für jeden, der nicht Monero Talk auf YouTube abonniert hat oder den Podcast abonniert hat, macht das auf jeden Fall. Vor allem, wenn ihr Englisch könnt. Ich glaube, das ist so eine der wertvollsten Ressourcen, die es aktuell gibt, weil der halt wirklich die härtesten Leute aus der Community da ans Mikrofon vor die Kamera holt, ja, also Howard Chu, und jetzt in der neuesten Folge war eben Paul Shapiro da. Paul Shapiro ist der CEO und Lead Developer von MyMonero, die Wallet, die wir auch gerade eben angesprochen haben, und ja, der hat da so über die neuesten Neuigkeiten erzählt, weil das letzte Mal, dass er bei Monero Talk war, das war noch vor Bulletproofs, also vor Ende 2018, ich glaube August 2018. Und seitdem hat sich natürlich super viel in Monero getan. Und ja, sehr spannend. Ich habe mir auch vor allem, nachdem ich den Podcast gehört habe, direkt mal die Desktop-Wallet von MyMonero runtergeladen und war auch recht positiv angetan von der Nutzerfreundlichkeit. Und ich würde die fast eine Monero GUI vorziehen, zumindest jetzt, wenn ich das einem Dritten empfehle, ja, also wenn es jetzt so um Familie und Bekannte geht, die sich jetzt nicht so intensiv mit Monero beschäftigen wie ich, dann ist, glaube ich, MyMonero die nutzerfreundlichere Variante. Und das Tolle ist auch, dass die für fast alle Plattformen außer Android jetzt verfügbar ist und Android-Support soll in den nächsten Wochen kommen. Und das fände ich schon sehr, sehr geil, dass man halt auf, was weiß ich, ne, Mac, Linux, Windows, iOS, Android überall die gleiche App benutzen kann. Weißt du, oder kam in dem Gespräch, kam es irgendwie, oder ging es darum, wie viele Leute daran mitentwickeln? Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Also, nee, kann ich dir nicht sagen. Ich meine, das Problem ist ja immer so ein bisschen, wenn es nur von einer Person abhängt. Das ist ja, da bin ich immer sehr vorsichtig. Ja, also ich glaube nicht, dass er komplett alleine, also der Paul Shapiro, die Sache macht. Ich weiß jetzt aber auch nicht genau, wie viele Leute da mitarbeiten, aber die Software sieht für mich schon sehr sophisticated aus, zumindest ne, was man jetzt halt so vom Frontend beurteilen kann. Ja. Also, was würdest du sagen? Also, du hast gesagt, wesentlich benutzerfreundlich ist die originale GUI, die finde ich persönlich ja schon sehr übersichtlich. Kannst du da noch mal ein paar Punkte nennen, was dir da besonders positiv auffällt? Ja, also so dieser Einrichtungsprozess zum Beispiel fand ich jetzt sehr gut erklärt mit den Wörtern, die du dir aufschreibst, und nachdem du die aufgeschrieben hast, ist fertig, ne? Da musst du die nicht nochmal eingeben, und das fand ich ganz gut. Und auch so, wenn du dir mal das Interface anschaust auf mymonero.com, das ist so Clicky-Knöpfi-mäßig, was man eigentlich gewohnt ist aus dem heutigen Mainstream, finde ich. Und da ist halt die Monero GUI halt noch ein bisschen mehr für Fortgeschrittene, die auch sich aktiv damit beschäftigen wollen, was für eine Node benutze ich denn? Und MyMonero ist wirklich, so wie ich das verstehe, darauf ausgelegt, ich möchte Geld empfangen, ich möchte Geld verschicken, ich habe ein Adressbuch und fertig. Ja, also, und keine Ahnung. Also ich habe es jetzt auch nicht ausführlich getestet. Mein erster Eindruck war nur sehr, sehr positiv, auch von dem Gespräch, was mitentwickelt, die selber entwickelt. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, was die API macht, aber Ich bin jetzt gerade so dabei, ein bisschen programmieren zu lernen, und immer wenn ich API höre, dann höre ich, damit kann ich was anfangen, und deswegen fand ich das schon mal ganz cool. Ja, war jetzt gerade noch mal auf der GitHub-Seite, also unter People ist tatsächlich nur er selbst gelistet, aber sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus auf der Webseite. Genau, also das wäre eine Empfehlung von mir. Hört euch da mal die Folge an, weil ich das sehr interessant finde, und vielleicht einfach mal so zum Testen eine Wallet runterzuladen. Ich finde es immer ganz gut, wenn man ein bisschen Auswahl hat, und ich würde es sehr begrüßen, wenn das auch auf Android kommen würde. Die einzige negative Sache, die mir einfällt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das noch aktuell ist, was ich auf jeden Fall mal gehört habe, ist, dass die beim Dictionary, das die Seed Phrase letztendlich erstellt, ein anderes Dictionary benutzen als alle anderen Wallets. Was ich natürlich sehr, sehr schlecht fände, weil, ne, wenn ich mir dann meine, was weiß ich, ich richte mir meine erste Monero-Wallet ein bei MyMonero, und dann möchte ich auf dem Handy eine andere Wallet benutzen und ich kann da nicht Restore machen, weil das ein anderes Dictionary ist. Das wäre natürlich schlecht, aber das ist jetzt kein, ich weiß es nicht mehr sicher, ich weiß nur, dass ich es mal gehört hatte. Ja, guter Punkt, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Also das ist für mich so, Interoperability sollte auf jeden Fall gewährleistet sein, dass man da halt drauf schaut, dass so grundlegende Sachen gleich sind, finde ich. Okay, nächstes Thema. Ja, leider habe ich ein bisschen Audio-Probleme und bin die ganze Zeit ein bisschen am Rumprobieren. Tut mir leid. Aber nächstes Thema, ja. Ich habe ein CCS-Proposal gesehen. Da ist ein Entwickler aus vermutlich Venezuela, der entwickelt Hardware zum Kommunizieren über Mesh-Netzwerke. Und zwar ohne Internet. Und jetzt möchte er auch etwas für Monero anbieten, und zwar, dass man private Transaktionen im Monero-Netzwerk auch ohne Internet durchführen kann, eben mit seiner Hardware und seiner Software. Wenn jemand also zwei Geräte hat, mit, das kann man sich vorstellen, eigentlich wie ein WLAN-Netzwerk, dann könnte man eben auch so eine Transaktion ohne Internet durchführen. Und der sammelt jetzt eben Geld, um das zu realisieren. Wie hattet ihr die Idee? Eigentlich Internet oder so. Also theoretisch könnte ein großer Miner sich jetzt sagen, ich hole mir so einen Block und ich akzeptiere über diese private Verbindung jetzt incoming Transactions, aber der müsste sie trotzdem noch irgendwie, der müsste sie dann halt in die Blockchain bauen. Die Alternative wäre, irgendeiner dieser Nodes ist dann eine Verbindung direkt ins Internet, der dann wieder das Internet nutzt. Genau, also irgendwo müsste ja ein Gateway sein, ne, der dann eben diese, ich sag mal, Offline-Transaktionen oder beziehungsweise die da in so einem begrenzten Netzwerk stattgefunden haben, die dann halt in die eigentliche Blockchain einzutragen, ja. Welchen Vorteil hätte es denn, sowas zu nutzen? Weil eigentlich Transaktionen sind ja in Monero für sich, schützen sich selbst, sage ich jetzt mal, und sind auch, wir können die eigentlich auf eine Webseite online stellen und darauf warten, dass irgendjemand die grabbt und sie broadcastet. Und das reicht ja eigentlich. Es gibt Menschen, die haben keinen Zugang zum Internet oder das Internet ist so stark zensiert, dass sie das Monero-Netzwerk nicht erreichen können. Und wenn du dein eigenes Netz hast, dann bist du auch Herr darüber. Und wie kommunizieren denn die Geräte Vorteile miteinander? Ja, genau. Andererseits glaube ich, ehrlich gesagt, wird es niemand nutzen. Habe ja, ich so also, das Gefühl. Wie kommunizieren die Geräte denn technisch miteinander? Also er schreibt ja hier was von Long-Range Radio Communications, also irgendwie Funkwellen, würde ich jetzt mal vermuten. Ich meine, vielleicht kann man das Ganze ja so ein bisschen vergleichen mit dem Freifunknetzwerk. Ne? Bei dem Freifunknetzwerk hast du eben auch einmal die Nodes untereinander, die ja miteinander kommunizieren. Und wenn es dann eben einen Exit-Node gibt, dann kommst du über den auch quasi ins normale, in Gänsefüßchen-Internet. Aber rein theoretisch können ja auch erstmal alle Geräte nur untereinander miteinander sprechen und könnten da dann eben auch Transaktionen signieren. Da muss ich ehrlich sagen, da halte ich das Tor-Netzwerk für sinnvoller. Das ist eigentlich sowas Ähnliches, halt ohne Hardware, aber auf Basis des normalen Internets. Aber das Tor-Netzwerk ist bisher in tatsächlich allen Ländern sehr effektiv durch sämtliche Firewalls durchzukommen. Auch China und so, die sich wirklich sehr viel Mühe geben. Und damit kann man auch wunderbar Transaktionen broadcasten. Da gibt es dann halt auch einen Act-Node oder sogar einen internen Node, von dem die meine direkt lesen können, wenn sie Lust haben, wo die Transaktion dann entgegengenommen wird. Ja, ist aber doch schon ein Unterschied, weil das Tor-Netzwerk funktioniert auch nur, wenn du Internetzugang hast, sonst nützt es dir nichts. Das Freifunknetzwerk kannst du auch als komplettes Netzwerk über eine ganze Stadt oder eine ganze Region verbreiten, ohne Anschluss ans Internet zu haben. Genau, da bin ich auch echt ein großer Fan von diesen Mesh-Netzwerken und ich finde es eigentlich auch mega geil, dieses Projekt. Ich frage mich halt nur, wie sinnvoll es ist, jetzt da rein zu investieren. Auf jeden Fall gab es 28 Contributors und XMR, die gefordert waren, auch recht schnell vollgemacht. Also innerhalb von 2 Wochen jetzt war der CCS gefundet. Wie viel sind 150 XMR gerade so beim aktuellen Marktpreis? Ich glaube mal 60 oder so. So 9.000 Euro ungefähr. Ja, 8.000 Euro, 9.000 Euro. Wie viel XMR? 60? 150 XMR. Ja, 8.000. Ja, ist schon geil eigentlich. Also einfach nur so die Möglichkeit zu haben. Das erinnert mich an so dieses GoTenna-Projekt, wo man sich ja auch untereinander vernetzen kann. Und wenn dann jemand Internetzugang hat, dann kann man ins Internet gehen damit. Oder Scuttlebutt ist auch so ein Gossip-Protokoll. Das würde auch ohne Internet funktionieren. Ja, geil. Ich glaube, China hat ja auch einige für Apps entwickelt, die sich nur über so ein lokales Protokoll Nachrichten schicken können, die komplett peer-to-peer sind. Ja, da gab es auch mal eine Android-App. Ich erinnere mich düster. Das haben die wohl in China verwendet, weil die auch teilweise Internet eingeschränkt haben und sogar, ich glaube, oder was, Hongkong, in den Prozessen teilweise komplett abgeschalten haben. Und dann haben die halt eine Handy-App gehabt, die sich sozusagen über Bluetooth und sämtliche sonstige Verbindungsmöglichkeiten des Handys verschlüsselte Nachrichten transmittiert, die von jedem aufgenommen werden und von jedem weiterverbreitet, bis sie beim Empfänger. Genau, dazu habe ich mal ein Video vom CCC gesehen, aber ist auch schon ein bisschen her, aber ich erinnere mich schwach, ja. Im Grunde genommen, wir müssen die Transaktion nur so weit kriegen, dass der Block steht und der nächste Block ist dann wieder eine eigene Schritt von Transmittierung. Also wir haben zwei Sachen, einmal die Transaktion vom Sendertransaktion zum Miner und dann die Transmittierung des Blocks an alle anderen. Das sind unsere zwei Schritte, die wir brauchen. Aber kann man das nicht auch noch umgehen, irgendwie, dass man so wie einem Side-Channel die Transaktion behält und die erst irgendwann später auf die Blockchain kommt? Bin ich mir Monero nicht sicher. Also wir haben halt bei Monero den Vorteil, wir können sowohl den Block als auch die Transaktion komplett öffentlich machen. Wir müssen die sind selber abgesichert, da kann niemand dann was verändern, weil sowohl der Block sich selbst prüfen kann oder der Block überprüft werden kann, als auch die Transaktion überprüft werden kann. Und beides ist nur gültig, wenn der Block und die Transaktion, alle Transaktionen im Block valide sind. Das heißt, eigentlich hätten wir mehr oder weniger genau den Vorteil von jedem anderen Netzwerk, das auch ohne Internet existiert. Es ist halt, eigentlich würde ich sagen, wir brauchen nicht mal unbedingt eine Spezialanwendung für. Wir können ganz normal unseren Block transmittieren über jedes beliebige Protokoll, das schon existiert. Und das sollte reichen. Wenn jemand den Link zu der Seite hat, da hat es dann natürlich auch cool. Long Range Trading Mesh Network. Ja, also das Funding, diese 9000, was war da jetzt die Grenze? Für wann braucht er das oder läuft das jetzt noch? Ja, also er hat drei Milestones angegeben und kriegt für jeden Milestone 50 XMR. Und ja, hier steht jetzt aber nicht genau, was welcher Milestone mit sich bringen muss, also was er machen muss, um einen Milestone zu erreichen. Hier steht nur so vage. Also hier hat er 5 Punkte angeführt, die er machen will. Improve Documentation for Monero Developers who want to contribute to Loha Mesh. Also Loha Mesh ist so heißt das Projekt. Improve Documentation on how to build a DIY version. Monero will be mentioned in the backer section at GitHub. Work with Monero Outreach to promote Loha Mesh und Demo of Terpule Devices sending messages over a Radio Mesh Network. Genau, und darunter steht ja 3 Zahlungen, eine pro Monat. Also das heißt, eigentlich will er ja in 3 Monaten komplett damit durch sein, wenn ich das richtig lese, oder? Jo, sehe ich auch so. Na, dann können wir uns das ja mal schön auch wieder Vorlage legen für in 3 Monaten. Ja, ich denke, es ist machbar. Aber ich sehe die Leistung noch nicht so ganz. Da nimmst du doch lieber irgendwie Satellitentelefon oder sowas. Ich meine, wie groß ist eine Monero-Transaktion in Kilobyte? 1,7 Kilobyte ungefähr. 1,7 Kilobyte? Ja, das geht problemlos über Satellit. Nimmst du dir irgendeinen Satellitenempfänger, schickst deine Transaktion an irgendeine beliebige Adresse. Du kannst sie theoretisch irgendwo, wenn du selbst in deinen, entweder einen selber aussetzen oder irgendeinem vertrauenswürdigen Node in irgendeinem Land, anderen Land oder einfach mehrere Nodes in anderen Ländern diese Transaktion schicken, über Verbindung oder so ähnlich. Und die, irgendeiner, wenn irgendeiner die broadcastet, ist sie durch. Wir haben ja vorhin schon mal das Problem von den Nodes, die man zu denen die Wallet sich verbindet, wenn man sie zum ersten Mal mit Node verbindet. Wenn man synkt, beim ersten Mal muss ja irgendwoher eine Liste kommen mit den Nodes, die die Blockchain halten, also womit man sich verbindet. Mhm. Und bei der Monero Wallet ist es so, dass diese Liste schon voreinprogrammiert ist. Also wenn man sich die runterlädt, dann ist das sozusagen hardcoded schon da drin. Ja. Und jetzt gibt es die Kritik eben, dass das nicht gut ist, weil ein Peer-to-Peer-Netzwerk sollte eher zufällig rausfinden, welche Nodes da gibt. Ja. Versteht ihr die Problematik? Ich sehe die Problematik. Das Problem ist aber, wir müssen immer von irgendeinem Point of Failure ausgehen. Jetzt sagen wir haben jetzt unsere Wallet. Das Problem ist, wenn wir der nicht mehr vertrauen könnten, theoretisch, dann wäre die komplette Wallet nutzlos. Weil dann können die irgendeinen Code einbauen, der sagt, ja, akzeptiere jede Transaktion, überprüfe keine Blöcke mehr, alles Mögliche. Und wenn wir müssen dem Ding sowieso schon vertrauen. Und da denke ich dann eher, behalten wir ein paar konsistente Nodes bei und die können sich dann über Peer-to-Peer mehr besorgen. Das ist so wie beim Tor-Netzwerk. Der Tor-Browser hat auch in sich selbst drin den Standard-Konsensus. Also so ein paar, zum Beispiel die Network Authorities, die sind fest im Source Code verankert und die dürfen dann zum Beispiel andere Relays signieren. Und wenn die anderen Relays signiert sind, kann sich dann der Tor-Browser oder dieses Tor-Bundle von anderen Servern den Konsensus updaten und die sich diese Nodes alle selbst eintragen. Und ab von dem Zeitpunkt an, das ist Peer-to-Peer, müsstest du nur einmal starten. Und theoretisch, du kannst dir von beliebigen Adressen, entweder online oder von mehreren Quellen, immer diesen Startkonsensus holen und nicht nur unbedingt nur von den Entwicklern. Sorry, ich muss kurz wieder mal Mumble verlassen und wieder neu rein. Ich habe jetzt nicht gehört, was du gesagt hast. Also, ich habe das... Aber Ganze, was ich noch... Ja, noch da? Krischer? Hat ein Audio-Problem. Also ich lese einfach mal kurz vor hier, was in dem Reddit-Beitrag drin steht, was hier vorgeschlagen wird, und zwar Trans Network Peer List Sharing and Brute Force. The most obvious solution is that the Monero software should just start scanning IP space randomly to find a peer. There's a research paper somewhere about this, bla bla bla. Also im Prinzip, ne? Wir fangen einfach, wir werfen Pfeile ins Dunkel, solange bis wir halt was treffen. Und dann habe ich meinen ersten Peer gefunden. Okay, das ergibt Sinn. Jetzt müssen wir aber diesem ersten Peer vertrauen. Oder, nee, eigentlich müssen wir nicht vertrauen. Wir haben sogar relativ wenig Vertrauen an Peers beim Monero. Der erste Peer gibt uns jetzt irgendwie Blöcke und sagt uns weitere Peers. Wir können jetzt danach suchen, wir können es aber auch lassen. Und einfach irgendeinen random Node nehmen, von dem wir wissen, dass er existiert. Dann sparen wir uns das Suchen. Also ich verstehe nicht ganz, welchen Vorteil uns jetzt das Suchen bringen würde, dass wir auf jeden Fall einen finden sozusagen. Okay, also wenn alle Nodes der Entwickler offline wären, die genannt haben, dann würde uns das bringen, ja. Also das Problem, so wie es hier in dem Post dargestellt wird, ist halt, dass es eine Zentralisierung ist, ne? So ähnlich wie bei... Kannst du das mal schnell linken? Ja, Moment. Okay, Till war schneller. Also er sagt hier, you plop some IP address into some DNS record and then rely on the domain name server, also DNS itself, a weird kind of decentralized thing. So now you have a centralized entity, the domain name owner, working through a kind of centralized system. Domain ownership isn't entirely permissionless. In addition to this system, there are hard-coded seed peers in the code. Again, someone plops those IP addresses there. Also das finde ich auch ein ganz interessantes Thema, ne? Wenn man sich so übers Internet Gedanken macht, So wie ich das jetzt verstehe, wir haben da Autoritäten, die halt Zertifikate teilweise ausstellen können, um dass eine Webseite halt vertraulich ist und so. Und das ist natürlich schon ein Grad an Zentralisierung. Und wenn dann halt mächtige... Also, kennst du dich so ein bisschen aus mit SSL-Zertifikaten? Minimal. Also es gibt, die werden zum Beispiel beim Browser mit ausgeliefert, es gibt Certificate Authorities, also Institutionen, wie zum Beispiel große Webhoster, also jeder, der in so, ich glaube, mindestens sechsstelligen Betrag ausgibt und sich sehr viel Mühe gibt, kann bei sich versuchen, eine Authority zu werden, und die müssen einige, es gibt sozusagen eine Standardisierung. Diese Typen müssen relativ sicher sein, sich relativ viel Mühe geben und dürfen dann irgendwann Zertifikate für Webseiten ausstellen. Also wenn du jetzt auf Google gehst, ich denke, Google wird seine eigene haben, Google.de, siehst du, wer dieses Zertifikat ausgestellt hat. Da gibt es ein Certificate, issued by GTS CA 101, gehen wir mal ein, GTS CA 101, ja, das sind die Certificate Authorities. Du vertraust also immer, wenn du im Internet unterwegs bist, diesen Certificate Authorities, dass die Zertifikate, die die Webseiten ausstellen, das auch verantwortungsvoll machen. Es gibt zum Beispiel Let's Encrypt, die machen das Ganze kostenlos. Let's Encrypt stellt dir persönlich ein Zertifikat für deine Webseite aus, wenn du ihnen beweisen kannst, dass du die IP für dieses Zertifikat ausstellen sollen besitzt. Also möchtest du jetzt zum Beispiel www.monero.com ein Zertifikat haben, überprüfen die, ob du Kontrolle über den Webserver dieser Seite hast, und dann stellen die dir ein Zertifikat aus. Ja, und dann kannst du deinen Traffic verschlüsseln und dich dafür ausgeben, dass du ab sofort diese Webseite bist, offiziell signiert. Genau, aber das kann ja eben auch missbraucht werden, und zum Beispiel in den United Arab Emirates gab es eine Cybersecurity-Firma, die heißt Dark Matter Group, und die haben halt, ja, ist halt rausgekommen, dass die die waren dann auch eine Autorität und haben halt Zertifikate ausgestellt, wo dann letztendlich die, ja, fraglich war, ob die wirklich so vertraulich sind oder ob die halt irgendwelche Spyware für United Arab Emirates Government unter die Leute bringen wollen. Und als das dann rausgekommen ist, haben halt auch die ganzen Browser gesagt, okay, wir revoken euch als Certificate Authority. Und das Problem, ich sehe das Problem schon irgendwo, ne? Das ist halt immer so ein Zentralisierungspunkt, wo man dann jemand hat, der sagt, ihr dürft machen und ihr dürft nicht machen, beziehungsweise euch vertrauen wir mehr als anderen Leuten. Und insofern kann ich schon den Reiz verstehen, dass man halt sagt, okay, wir nehmen da diese Zentralisierung raus und dann beißen wir vielleicht in den sauren Apfel, dass wir halt, wenn wir unsere Node das erste Mal starten, dann müssen wir halt ein bisschen länger suchen, bis wir unsere Peers gefunden haben. Und er meint ja dann auch in dem Post, es ist gar nicht so schlimm mit dem Suchen. Also ich kann es schon irgendwo verstehen. Also mein Problem ist eher daran, es gibt uns keinerlei Vorteile. Weil bei Webseiten, wenn wir da ein Zertifikat haben und denen vertrauen, vertrauen wir denen. Das heißt, wir gehen davon aus, der Output ist der, von dem wir glauben, dass es tatsächlich ist. Bei Monero brauchen wir dieses Vertrauen überhaupt nicht, weil wir überprüfen jeden Block, den wir von dem geschickt bekommen, komplett unabhängig für uns selbst. Das heißt, er kann versuchen, uns falsche Blöcke anzudrehen, aber es ist komplett unmöglich, wenn du die Blöcke überprüfst, einen falschen Block zu bekommen. Das heißt, es ist eigentlich vollkommen egal, wer unsere Verbindungspartner ist und ob der vertrauenswürdig ist, wenn wir genügend davon haben. Oder mindestens einen vertrauenswürdigen. Habt ihr das gerade schon angesprochen mit dem automatischen Generieren von IP-Adressen, also so randommäßig, dass man dann Port-Scan macht und Monero-Nodes zufällig findet? Ja, dann hätten wir einen zufälligen Monero-Node. Also ich sehe schon, es ist eher so, es ist kein Vertrauensproblem, denke ich. Es ist der einzige Angriffsvektor, wenn du alle diese Nodes ausschalten würdest, würdest du keine Verbindung mehr bekommen mit dem Monero. Aber wenn du sie alle austauschen würdest und alle Kontrolle über diese Nodes bekommen würdest, würde dir deine Wallet denen immer noch nicht glauben. Außer wenn diese voreingetragenen Nodes alle, wenn man da die Kontrolle drüber hat und die auch nur noch auf alle sich nur mit anderen Nodes verbinden, die auch kompromittiert sind. dann ja, theoretisch schon, aber dann müssten sie dir eine komplette, vollständig von Anfang an gefälschte Blockchain zusammenstellen und übertragen. Ja. Inklusive ersten Block, und ich glaube, der ist sowieso im Source Code verankert. Also verlierst du da eigentlich, weil sie können den, funktioniert nicht. Wenn sie dir selbst nur, wenn die alle diese Nodes, nur falsche Nodes andrehen würden, müssen, können sie dir immer nur noch Blöcke schicken. Und die Blöcke lassen sich von dir selbst ohne weitere Kenntnisse verifizieren. Bedeutet, du würdest vielleicht keine aktuellen Blöcke mehr bekommen. Also du würdest nicht mehr wissen, was auf der Blockchain passiert. Aber die Blockchain fälschen können sie deswegen trotzdem nicht. Naja, die Blockchain ist ja dann stimmig, wenn immer das übereinstimmt mit dem Block davor. Ne? Mhm. Die könnten das schon manipulieren, ihre eigene Kette da reinbringen und sozusagen, hey, wir sind die längste Kette hier, weil wir die Blockchain hier am meisten vertreten ist. Also ich gehe das mal kurz durch. Man könnte sozusagen einen Angriff machen, wenn man all diese Blocks hat, und wir sagen, man macht sowas ähnliches wie ein 51% Angriff, aber man muss dann vollständig verhindern, dass der weitere Block von anderen Chain aus durchkommt. Also man müsste sozusagen, wenn du dich komplett abschneidest, könntest du sozusagen so tun, als wärst du die größte Rechenleistung. Ja, das stimmt. So, ich bin übrigens wieder da. Mein Router hat sich von alleine neu gestartet. Okay. Weißt du, da hat man schon mal Gigabit Internet und es bringt rein gar nichts, wenn man nicht mal telefonieren kann. So, aber jetzt ist die Quali eigentlich ganz gut, glaube ich. Ja, ich bin jetzt über WLAN drin. Ja, keine Ahnung, was los ist. Also vielleicht lese ich noch ein, zwei Kommentare unter dem Vorschlag vor, was ich ganz gut finde. Zum Beispiel einmal von, wie spricht man denn aus? Er Cicione. Kennt man bestimmt auch aus dem Reddit oder so. Und zwar schreibt der: The problem of the seed node always mildly bothered me. It is so weird that a decentralized network has to be started using a centralized system. I would love to see a solution implemented and I would fully support a CCS with that goal. Und HYC schreibt: Your trust levels as currently described are meaningless and unenforceable. Not sure what would be gained by lying. But certainly any node could lie and you have no way to authenticate the levels that are asserted. It would be simpler to just not bother with that concept. Keep a catalog of protocol ID, PL, okay, das übersteigt jetzt wieder meinen Horizont, aber so wie ich das jetzt verstehe, ich hier aus Howard Chu's Post, ja, du hast zwar Vertrauen, aber du kannst mit diesem Vertrauen nicht wirklich was anfangen, oder? Also, ich stimme dem Kommentar hier von iOS Sims zu. Das Vertrauen, was du da noch gewinnst, ist eigentlich komplett nutzlos. Sie haben auch das Vertrauen bei diesen voreingestellten Nodes, ne? Also, ich sag mal, den können wir zwar heute vertrauen, aber was ist denn mit morgen? Also, ich weiß doch auch nicht, wer da wann mit welchem Blätter reinmarschiert und die Server unter seine Kontrolle bringt. Das ist kein Problem. Wenn ein einzelner von den Nodes Kontrolle ist, sogar nur, oder von, wenn wir nehmen an, wir haben da 6 Nodes, sind 5 von 6 von feindlichen Authorities übernommen werden, wäre das absolut kein Problem. Weil sie können die Blockchain nicht. Naja, aber sie können die Blockchain forken. Sie können versuchen, sie zu forken, aber wenn du auch nur einen einzigen anderen Node hast, der dir die tatsächliche Blockchain transmittet, reicht es. Da kommt drauf an, wenn die geforkte Blockchain mehr Rechenleistung hat, wird die auch die neueren Blöcke schreiben. Nee, Moment, nicht ganz. Also das wäre dann Minern vor. Aber zum Transmitten ist ja der aktuellste Block ausschlaggebend, also die längste Chain. Das eine ist nur die Chain Transmission und das andere ist die Chain Generation. Und wir sind jetzt bei der Chain Transmission. Wir reden jetzt also nicht von feindlichen Minern, sondern gehen davon aus, jetzt vielleicht werden 5 von diesen Leuten einem feindlichen Miner dienen und auch nur ein einziger nicht. Könnte dir eine einzige von den vertrauenswürdigen oder von irgendeinem anderen normalen Miner den Block nehmen, transmitten und deine Wallet würde den akzeptieren, weil der weiter fortgeschritten ist. Ja, das stimmt. Es geht ja wirklich nur um die, wenn man die Blockchain zum ersten Mal runterlädt, die Quelle quasi. Und ich nehme an, die werden auch weitere Blocks transmitten oder man kann sich selbst irgendwo da anmelden. Also beziehungsweise, nee, die wahrscheinlich ein Netzwerk aus dir selbst übergeben, also aus noch mehr Peers von denen du die Blockchain beziehen kannst und nicht nur sie selbst drin lassen. Und dann müsstest du die auch noch alle übernehmen. Wisst ihr eigentlich, wo diese Liste einsehbar ist von diesen vorprogrammierten Peers? In GitHub. Bestimmt in GitHub, ja. Also das war auch schon mal eine Frage, die ich mir gestellt habe, wenn ich jetzt quasi einen Clean Install mache an der Monero GUI, dann, ich glaube, der aktuelle Default ist ja, dass sie erstmal versucht, auf einen Remote Node zuzugreifen, bis der Daemon im Hintergrund die aktuelle Blockhöhe erreicht hat und erst dann switcht die GUI um von Remote auf Local. Und diese Remote Nodes, wo kriegt die GUI die Adressen her? Synchronisiert die nochmal zusätzlich oder ist Source-Code und die können dir dann weitere Adressen schicken. Okay, also das heißt also zusätzlich zu den festen Adressen ist es aber trotzdem noch möglich, auch weitere Adressen zu beziehen über Synchronisation. Wir können es ja mal mit BitTorrent vergleichen. BitTorrent oder Tor-Netzwerk gehen beides als Beispiel. Also beim Torrent ist es ja zum Beispiel so, du hast dein Anfangstorrent. In dem Anfangstorrent steht zum Beispiel ein Node drin, der aktuell erwartet wird, dass er dir dessen Verbindungen aufbaut. Also eine IP steht da drin. Im Optimalfall nicht nur eine, sondern ganz, ganz viele. Aber die Sache ist jetzt, diese eine Node kann dir eine Liste schicken aus weiteren IPs, die auch diesen Torrent verbreiten. Jeder Block im Torrent wird individuell überprüft. Du kannst also die Blöcke im Torrent nicht fälschen, also diese 2000 Blöcke, die die Datei ausmachen. Aber du kannst dir jede Menge Peers, also tausende von Peers ansammeln, die theoretisch alle diese Blöcke verteilen würden. Und wenn nur ein einziger davon vertrauenswürdig ist, reicht es. Okay. Vielleicht nochmal ganz kurz, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber nur weil es gerade angesprochen wurde, und zwar bei diesen TLS-Zertifikaten, diese Certificate Authorities, die kann man sich jetzt auch für Domains, die man selber kontrolliert, kann man festlegen, welche Authorities überhaupt Zertifikate für die Domain ausstellen dürfen. Also zum Beispiel habe ich bei meiner Domain Let's Encrypt als einzige CA eingetragen und somit, wenn sich alle an das Protokoll halten, können jetzt andere CAs keine TLS-Zertifikate mehr für meine Domain ausgeben. Interessant, wem muss ich das sagen, dass nur Let's Encrypt die ausstellen darf? Du erstellst bei deinem, also in deinen DNS-Einstellungen, wenn dir die Domain gehört, einen CAA-Eintrag und schreibst dann da rein, welche CA du berechtigen möchtest. Ah, okay. Ich habe dazu einen Link, ich poste den mal eben hier. Okay, und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Mir fällt vielleicht noch eine Sache dazu ein. Und zwar jetzt nochmal der Vergleich zum Tor-Netzwerk. Man könnte theoretisch auch so eine Art zweite Blockchain oder auch Konsensus genannt machen. Das ist sozusagen eine Liste, wo lauter IP-Adressen drinstehen, die alle einen Monero-Node haben. Ich suche das mal kurz von Tor, warte. Tor-Konsensus. Consensus Health. Schauen wir mal. Ich poste mal kurz den Link. Also sogenannten Bootstrap. Ja, sind es 10 oder so vertrauenswürdige Grundauthorities, die gehören den Entwicklern, die andere Relays authentifizieren und sagen, dass sie existieren und überprüfen, ob die online sind oder nicht. Und dann gibt es den Konsensus, da steht jedes einzelne Relay mit IP drin und du kannst versuchen, zu jedem von diesen Dingern eine IP Verbindung herzustellen. Also es ist eine riesige Liste aus IPs, die du alle versuchen kannst, als Tor-Browser anzusprechen und die dir theoretisch alle eine Verbindung zum Netzwerk geben sollten. Du kannst überprüfen, ob sie tatsächlich eine Verbindung geben, also du musst ihnen nicht vertrauen, sie müssen nur irgendwas zurückgeben. Es reicht, wenn ein einziger Vertrauenswürdiger dabei ist. Also man könnte auch theoretisch einfach nur versuchen, eine gigantische Liste von Monero, wie heißen die bei uns? Demons oder auch Node, Monero Nodes, einfach nur aufzuschreiben und die versuchen alle zu kontaktieren. Also je mehr, desto besser. Und wie du die findest, ist eigentlich egal. Nur ein einziger Vertrauenswürdiger. Okay, cool, danke für deine Infos. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Und zwar wurde mit der letzten Release von der Monero CLI, zumindest mit der Version 15, eine neue Funktion eingeführt, und zwar die sogenannten RPC. Das soll einen finanziellen Anreiz bieten für das Betreiben eines Nodes, weil bisher ist es ja so, So ein Node zu betreiben kostet nur Geld. Aber du kannst damit kein Geld verdienen quasi. Man hat quasi nur Kosten. Warum sollte man also eine Node stellen? Jetzt mit RPC Pay kann man sozusagen kleine Preise verlangen für das Benutzen von der Node. Und man könnte sich jetzt vorstellen, dass man da quasi eine kleine Fee in Monero bezahlt, aber so ist es nämlich gar nicht. Was man macht, ist, man bezahlt mit Hashes. Bedeutet, der Client, der sich den RPC-Daemon Daemon von Monero zunutze macht, muss mit seiner CPU ein paar Hashes für den aktuellen Block berechnen und schickt diese quasi dann der Node. Die Node benutzt die, und wenn einer dieser berechneten Hashes dann den nächsten Block löst, quasi wird der Node-Betreiber mit lohnt, also quasi Solo-Mining, aber der Client unterstützt den Node dafür. Hat man das verstanden? Ich denke, es muss nicht unbedingt Solo-Mining sein. Ich denke, du könntest es von deinem Node aus so relayen, dass es in deinen Pool geht. Immer noch. Ja, ich wollte jetzt kurz noch erklären, vielleicht, weil ich meine es zu wissen, was RPC, oder für, ne, was ist RPC? Das steht für Remote Procedure Call. Und das ist eben genau die Sache, die ich jetzt benutzen würde, wenn ich jetzt beispielsweise einen Telegram-Bot schreiben will, der so als Monero Block Explorer dient, wo ich dann sagen kann, was ist ich, /blockheight, und dann sagt er mir die aktuelle Blockheight. Ja, das ist ein Remote Procedure Call, oder? Dass ich dann, bitte? Ja, richtig. Genau, und das heißt ja, ich benutze jetzt hier die Node von irgendjemand, wenn das nicht meine eigene ist, um zu sehen, was da so abgeht im Netzwerk, ja, was die Difficulty ist, wie viele Transaktionen im letzten Block waren und so weiter und so fort. Und dieses RPC Pay ist jetzt also die Möglichkeit, weil aktuell, ja, warum sollte ich eine Full Node betreiben, außer jetzt vielleicht für die erhöhte Sicherheit, dass ich halt, ja, mein eigener Node, meine eigenen Regeln, und ich teile einer Remote-Node nicht mit, welche, was mich interessiert und so weiter, beziehungsweise ich broadcaste meine Transaktion nicht an die. Und aber ansonsten hat ja eine Full-Node ja vor allem Kosten. Ja, da muss ich entweder ein VPS mieten, oder ich muss selber die Hardware laufen lassen, habe dafür die Stromkosten und so weiter. Und das finde ich jetzt gerade ganz interessant. Das hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm, ja, dass man jetzt halt mit Hashes bezahlen kann, ja, also nicht mit Piconero, mit der kleinsten Einheit von in Monero, sondern mit Hashes. Und ein Hash ist ja nochmal eigentlich eine viel kleinere Einheit als ein Piconero, weil ein Hash ist nur ein potenzieller Monero. Es ist ja noch nicht mal ja in Actuality. Und ja, ich finde es eigentlich eine super coole Idee, und ich finde das sehr lobenswert, dass hier so weit gedacht wird. So, wie schaffen wir es denn, dass mehr Leute eine Full Node betreiben oder dass sich das lohnt? Und ich glaube, wenn das breitflächig genutzt wird, könnte sich das durchaus lohnen, dann vielleicht für den einen oder anderen. Beziehungsweise auch, ja, es muss ja nicht nur ein Full Node Betreiber sein, es könnte ja auch ein Miner sein, der sagt, hey, ich habe ja auch eine Full Node am Laufen, und wenn du da irgendwas abfragen willst, dann mach mal ein bisschen mit hier bei der Arbeit. Natürlich, aber ich möchte vielleicht erwähnen, dass die Idee ist jetzt nicht so neu. Die Idee gibt's von, ich glaube, ihr kennt ja bestimmt diese Bitcoin-Miner auf Webseiten, die nach genau dem gleichen Prinzip arbeiten. Also wir geben dir eine Webseite, und wenn du unsere Webseite benutzt, löst du bitte für uns Hashes. Ja klar, genau. Das hatten wir in der Sendung schon auch oft mal diskutiert. Also die Idee an sich ist nicht neu, mit Hashes zu bezahlen, das ist richtig. Aber dass sie jetzt für RPC-Dienste genutzt wird, ist, soweit ich weiß, neu. Und ich glaube, es ist ja so, es gibt zwei verschiedene Arten von RPC in der Monero Wallet. Einmal für den Monero Daemon, wo du per RPC abfragen kannst, so Sachen wie, welche Blockhöhe haben wir, was ist die Hashrate, welche Transaktionen sind gerade im Pool und so weiter. Und dann gibt es ja noch den RPC für die Wallet. Quasi, dass man keine eigene Wallet hat, aber zum Beispiel die Wallet von jemandem anderen benutzen kann. Was heißt die Wallet? Also zum Beispiel, wenn man eine Remote-Node benutzt, Es gibt ja einmal wirklich nur den Monero Daemon, der ist, verwaltet quasi die Blockchain. Und dann gibt es ja die Monero Wallet CLI, die verwaltet dann eben so Sachen wie Transaktionen in den nächsten Block setzen und so Sachen. Also Alex, du hast ja auch gerade den Telegram-Bot angesprochen, der würde dann eher die Monero Wallet RPC Daemon nutzen. Den Tipbot meinst du jetzt? Ja. Genau, der ist eine vollständige Wallet, aber also ich beschäftige mich gerade so mit Telegram-Bots schreiben und die nächste Idee für meinen Bot wäre jetzt gewesen, dass ich halt einen Block-Explorer auf Telegram-Basis mache, wo ich dann halt auch die Monero RPC-API benutzen muss, um dann eben so Sachen wie Blockhöhe, Difficulty und so weiter abzufragen, dass du halt, was weiß ich, nicht auf xmrchain.net gehen musst, sondern auf das in Telegram machen kannst. Ja, am besten sollte der Bot dann immer gleich, wenn ein neuer Block gefunden wurde, das in den Chat schreiben, oder? Alle 2 Minuten. Ja, genau. Also das ist dann halt die Frage. In manchen Gruppen möchte man das vielleicht nicht, aber ich finde es einfach eine coole Übung für mich, auf der einen Seite um Telegram die API da weiter zu benutzen und auf der anderen Seite um mit dem Monero RPC ein bisschen weiter zusammenzuarbeiten. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Ich habe es heute auf meiner Full Node mal aktiviert ob das funktioniert. Habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Der Monero Daemon ist auf jeden Fall wieder gestartet, ohne Fehler. Aber ob das jetzt jemand nutzt und ob es funktioniert, weiß ich nicht, wie man das jetzt rausfinden kann. Vielleicht steht es ja in den Monero Logs irgendwo drin. Und du hast jetzt nur eine Full Node am Laufen, kein Miner? Ja, genau. Nur eine Full Node, kein Mining. Weil das wäre ja dann echt der Ultra-Hard-Glücksgriff, wenn du mit deiner Full-Node, ja, was weiß ich, einer macht mal so 2, 3 Calls an deine Node und du findest dann damit einen Block. Das wäre ultra krass. Also ich glaube, ich habe aktuell eingestellt, dass man 250 Hashes submitten muss oder sowas. Oder Credits. Da geht es um Credits. Man submit Credits. Okay, keine Ahnung, wie das funktioniert. Für eine Full-Node ist das doch uninteressant, nur für die Remote-Node-Betreiber ist das doch interessant, oder? Also so verstehe ich das. Wenn du das in deiner Full-Node einstellst, welcher Client sollte dir denn dann Hashes schicken? Da verbindet sich ja erstmal keiner zu. Wenn du jetzt aber ein Remote-Node ins Netz stellst über ein VPS und die Leute connecten sich dahin, die schicken dir dann Hashes, wenn du es aktiviert hast. Also so habe ich das verstanden. Ja, also theoretisch müsste man bei mir jetzt einfach abfragen, welche Blockhöhe haben wir. Also zum Beispiel Sun, der ja den Monero Tipbot auf Telegram programmiert hat und der ja auch schon hier war, der hat ja auch eine der beliebtesten Remote-Nodes am Laufen und für den, ne, das ist halt Kosten. Klar, vielleicht läuft da das ein oder andere von ihm selber drüber, aber das kostet vor allem erstmal für den VPS im Monat. Und wenn der dann sowas einschalten kann und wenn das, was weiß ich, ein paar tausend Leute benutzen, das könnte schon interessant sein. Also ich denke schon, Till, du gehst dann in die richtige Richtung. Gerade für die großen Nodes ist das dann eine Möglichkeit, sich über Wasser zu halten oder zumindest die Kosten zu decken. Ich sehe das andersrum. Ich würde sogar sagen, dass nur für die Remote-Node-Betreiber das überhaupt ein Geschäftsmodell ist und für eine normale Full-Node, die jetzt einen Endbenutzer hat, das gar keinen Sinn macht, das zu aktivieren. Okay. Mag sein, ja. Aber ich lasse es mal aktiviert, einfach um zu gucken, ob es funktioniert. Ich will selber mal eine Anfrage stellen und gucken, ob was es dann macht. Ja, ich meine, also das könntest du ja wirklich mal testen. Wenn du dich dann quasi mit deinem Smartphone auf deinen lokalen Full-Node connectest und den quasi als Remote-Node dann fürs Smartphone benutzt, ob dein Smartphone dem dann Hashes schickt. Ja, was ich nicht verstehe, ich kann ja zum Beispiel per Curl und Post eine Anfrage an meinen RPC-Daemon stellen. Und wie soll ich denn dem Curl submitten? Das verstehe ich jetzt auch noch nicht so genau. Also irgendwo muss bei mir dann auch ein Miner kurz anlaufen und Hashes generieren, oder? Ja, ein Miner nicht, aber also ich sag mal, Hashes kannst du ja auch so berechnen. Du brauchst ja keine Mining-Software für. Ja, das ist doch der Prozess von Mining. Die Frage ist ja, Hashes berechnen auf was? Also rein theoretisch müsste dir ja dein Fullnode eine Aufgabe stellen und sagen, berechne mal hiervon die Shard 256 Hashes und die würdest du dann wieder zurückschicken. Ja. Aber geht das, wenn man einfach nur einen Curl-Befehl hat? Das funktioniert so ja nicht. Ich weiß nicht, wie viel ein Curl-Befehl schicken. Bei Curl bezweifle ich es. Was das eben. Mit Curl ist ja nicht, ich denke eher, dass es dafür brauchst du ein extra Protokoll. Ich denke, das ist, wenn du von einer Monero-Node mit einer anderen Monero-Node sprichst oder sowas. Oder ein Monero-Daemon mit einem anderen Monero-Daemon und so weiter. Das könnte wahrscheinlich sogar die Monero-Wallet. Die Wallet hat ja einen Miner sogar integriert. Ja. Aber andere Sachen ist. Aber da könnte ich mir auch wieder vorstellen, dass bei Clients, die diese Funktion voreingestellt haben, insbesondere auf Mobilgeräten, also iOS und Android, dass diese Apps auch ganz schnell wieder aus dem Store fliegen, wenn die Leute feststellen, dass da Mining mitbetrieben wird. Ja, mag schon sein. Andererseits kann man es als Verifizieren durchgehen lassen, vielleicht. Meiner ist ja nicht pausenlos. Naja, wenn du dauerhaft zu einem Remote-Node connected bist, dann ja wahrscheinlich schon. Für jede Anfrage. Ja, wahrscheinlich meint man da so unter einer Sekunde schätzungsweise mal. Würde ich jetzt mal behaupten. Im Schnitt. Da jede Anfrage, also wann ist ein Block? Alle 2 Minuten? Alle 2 Minuten 5 Sekunden CPU-Time. Ja. Ist jetzt für ein Handy nicht unbedingt optimal. Also, Ja, bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ob das noch... oder ob das so eine versteckte Funktion bleibt, wird sich zeigen. Ja, ich bin mir auch sicher, ob unbedingt nur das Anbieten von Verbindungen oder von Bandbreite jetzt sozusagen unbedingt so lohnenswert ist oder ob man da nicht lieber andere Services nimmt. Interessant wäre es, wie gesagt, für die anderen Services wie Webseiten und da ein Monero Miner 1. Das ist wirklich... Dazu nochmal, wir hatten das ja genau, das Thema hatten wir ja in der letzten Sendung. Ich hatte da nochmal hinterher recherchiert, also bei Firefox ist es so, ich hatte ja vermutet, dass der direkt das Mining blockt. Ich habe aber gesehen, dass man das selber konfigurieren kann in Firefox, also ob man dieses Mining aktivieren möchte oder nicht. Was ist Default? Das ist eine gute Frage, das konnte ich jetzt nicht rausfinden, aber ich vermute mal, dass der Default ist sogar eingeschaltet, weil dieses Feature ja später hinzukam. Ja, weil es macht eigentlich würde ich sogar sagen, es macht Sinn. Also für mich wäre es deutlich angenehmer als Werbung. Also ich persönlich, für mich wäre die Ideallösung, dass ich halt von der Webseite gefragt werde, möchtest du Werbung oder Mining? Kann man auch machen. Ich meine, die Werbung blockiere ich sowieso, aber wahrscheinlich blockiere ich dann Mining gleich mit. Ja, ich finde es eigentlich auch cool, wenn man gefragt wird. Und ich glaube auch, dass die Default-Einstellung von Firefox Kryptominer generell blockiert. So. Nächstes Thema, das kommt von dir. Genau, der Anonymität. Also hier hat ein Darknet-Mensch mal eigentlich alles richtig gemacht. Ja, also er hat sich im Darknet seine Waren bestellt und hat sie sehr anonym mit Monero bezahlt, aber hat natürlich dann die echte Lieferanschrift angegeben und wurde dann darüber ausfindig gemacht. Konkret ging es um einen Fall, wo sich jemand Falschgeld im Internet bestellt hat und wenn ich den Artikel richtig gelesen habe, hat er auch 250 Euro von diesem Falschgeld unter die Leute gebracht und ihn selbst haben sie nicht bekommen, aber eben über den Händler, der ihm diese Falschgeldscheine verkauft hat, den haben sie irgendwann hops genommen und der hatte dann natürlich die Kundendaten. Ja, ganz ehrlich, wenn du deine echte Adresse an so bei Leute schickst, bist du selbst Pfosten, also keine Ahnung, so schwer wird es jetzt nicht sein in Deutschland, dass du irgendjemandem Briefe klaust. Erstens ist das ja doch schon eine ziemliche Hürde, ne? Also wie lässt man sich Warenlieferungen aus dem Darknet zustellen und ich meine, in dem Fall war es wohl so, dass er wohl auch geständig war und deswegen irgendwie mit einer kleinen Strafe davongekommen ist, aber rein theoretisch geht es ja auch andersrum, ne? Du kannst ja auch den Fall gab es ja auch schon, wo jemand dem Innenminister mal so 5 Gramm Koks an seine Dienstadresse hat liefern lassen. Also du kannst natürlich auch Waren zu anderen Leuten schicken und damit den Verdacht auf diese Personen ziehen. Klar, dann kannst du es aber abschalten. Also ich glaube, vielleicht, wenn der auch nicht gestanden hätte, dass es anders aussehen könnte, wenn er sagt, jo, war nicht, irgendjemand bestellt, der mich anhängen möchte, vielleicht darstellen lassen könnte ich mir das vorstellen, dass es doch was durchgeht. Ja, ich glaube, das nehmen sie dir aber auch wirklich nur dann ab, wenn du proaktiv zu denen hingehst und sagst, hey, hier ist mir ein Paket geliefert worden mit Dingen, die ich nie bestellt habe, dann ja, aber so ein halbes Jahr später zu sagen, nö, habe ich gar nicht bestellt, ich glaube, das wird schwierig. Oder Wenn du sagst, es ist nie irgendwas angekommen, ich weiß von nichts. Oder ansonsten, du kannst doch auch irgendwie, keine Ahnung, die 80-jährige Dame aus dem Wohnblock oder so, die immer nur abends ihre... Naja, wie auch immer. Das ist ja schon risky auch. Lieber Student, ja, der dein Darknet bestellt hat, vielleicht hört der ja sogar unseren Podcast. Könnte ich mir irgendwie vorstellen, wäre cool. Ja, ich glaube, den Fehler machst du nicht nochmal. Aber sonst, wie schon Till gesagt hat, alles richtig gemacht sonst. Also auf die Straftat halt. Das ist ein ganz interessantes Thema, weil ich habe auch neulich in der Monero Germany Telegram-Gruppe ein Bild gesehen, hat einer gepostet, so Blackmail, ja. Also keine Ahnung, irgendein Vendor hat dann seiner Kunden angeschrieben oder vielleicht sogar mehrere mit so dem Brief, ey, ich weiß, dass du bei mir bestellt hast und ich habe deinen Namen und so und wenn du willst, dass das unter uns bleibt, dann überweis mir mal bitte 200 Euro in Bitcoin oder Monero, ich glaube, es war Bitcoin sogar, also hier, should have used Monero und so, aber ne, das ist natürlich schon ein Problem irgendwie, dass du halt nicht weißt, mit wem du da das zu tun hast und ob der Logs hält oder nicht, ja, weil wenn jetzt hier so der Falschgeldverkäufer seine Kunden lockt im Excel-Sheet, das ist natürlich dann schon katastrophal. Ja, selber schuld, ganz ehrlich. Aber wie willst du denn Post empfangen, wenn du es nicht auf deinen Namen und nicht an deine Adresse schickst? Also Alex, da gibt es so viele Möglichkeiten, die wir hier nicht besprechen werden. Okay, überleg dir in deiner Nachbarschaft, wie vielen Leuten könntest du Post klauen, ohne dass sie es je merken würden? Oder stell dir einfach einen anderen Briefkasten irgendwo hin. Wahrscheinlich geht sogar das. Ja. Oder falschen Namen an einem Briefkasten von Nachbarn anbringen, wo gerade keiner wohnt oder so. Gibt so viele Möglichkeiten. Also leerstehende Häuser und so weiter und so weiter. Skip, skip, skip. Ich kann mich halt nur dran erinnern, ich habe mal was bei Zalando bestellt, also ein Paket. Und ich war da gerade neu eingezogen in eine neue Wohnung und hatte meinen Namen noch nicht am Klingelschild und am Briefkasten. Und ich habe dann einfach, ja, ich habe meinen Vornamen genommen und den Nachnamen von meinem Vermieter, der halt am Klingelschild dran stand, und habe das bei Zalando als Lieferadresse angegeben. Und dann war ich nicht da, als sie das Paket zustellen wollten, und ich musste dann bei der Post abholen, beziehungsweise ich wollte das dann abholen, die fordern ja dann den Personalausweis, und die hat mich dann angeguckt, weil ich gesagt habe, ja, das ist halt nicht mein Name, ich habe meinen Namen noch nicht auf dem Klingelschild, habe das der erzählt, und die so, ja, das können Sie nicht machen, und lange Rede, kurzer Sinn, die musste halt dieses Zalando-Paket zurückschicken, weil sie es mir nicht aushändigen durfte. Deswegen, meine Lektion aus der Geschichte war so, du musst da eigentlich schon deinen richtigen Namen angeben, sonst kriegst du die Pakete nicht. Nee, Moment, haben die das überprüft, als sie es nicht zustellen konnten? Oder hätten, wenn das jetzt ein Brief gewesen wäre, hätten sie es tatsächlich ins Klingelschild gekommen? Also ja gut, da hätten sie es dann wahrscheinlich, also Briefe sind ja nochmal eine andere Sache postalisch gesehen als Pakete, weil bei Paketen, die sind ja normalerweise versichert, da musst du auch unterschreiben und so, deswegen. Abstellerlaubnis, das interessiert im Postboten wahrscheinlich stärkste Garage, da vorne am Eck, und dann freut sich der Postbote, yo, ich muss dich klären. Ja, okay, also interessantes Thema, werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, da kann man sich das nochmal durchlesen. Genau, dann noch eine weitere Meldung, und zwar das US-Justizministerium stuft die Verwendung eines Bitcoin-Mixers als Geldwäsche ein. In dem konkreten Fall ging es aber um den Betreiber eines solchen Bitcoin-Mixers. Das würde ich sagen, ja, also da kann man schon unterstellen, dass der da Geldwäsche betreibt. Welchen anderen Zweck gäbe es? Ja, also Anonymisierung fällt mir da noch ein, aber das... ja, keine Ahnung. Also ist ein hartes Urteil. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das nur für die Betreiber gilt oder ob man jetzt auch sagt, wenn du als Endverbraucher dein Geld einmal durch so einen Bitcoin-Mixer schickst, begehst du auch eine Straftat. Das konnte ich dem Artikel irgendwie nicht so richtig entnehmen. Genau, die gleiche Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, als ich den Artikel gelesen habe. So wie ich das lese, ist jetzt nur das Betreiben eines Bitcoin-Mixers. Genau, also so habe ich es auch verstanden, ja. Gut, bei Monero haben wir es halt, dass wir automatisch mixen. Genau. Deutlich angenehmer. Und du kannst auch nicht sagen, es ist Geldwäsche, weil das Protokoll ist. Sowas standardisiert ist immer besser. Ich glaube, wenn die USA sagen, dass es Geldwäsche ist, dann ist es Geldwäsche für die. Dann bezweifle ich jetzt, dass sie das doch wollen. Bei Bitcoin-Mixer kann ich mir vorstellen, wie sie das durchgebracht haben. Viel schwerer. Ja, und das ist das wieder, ne? Also wenn man so Anonymität bei Default hat, dann ist es halt wesentlich schwieriger zu sagen, ja, aber du willst doch da was nachträglich irgendwie vertuschen. Nee, da ist es halt direkt mit drin. Genau. Ja gut, aber bei Bitcoin haben sie auch schon am Anfang an gesagt, ja, das Geld der Kriminellen, und da waren Bitcoin-Mixer noch gar nicht im Gespräch. Ja, bis so lange, bis es genügend Leute benutzen. Mhm. Und also seit diesem Bitcoin-Boom-Ding, glaubt glaube ich, keiner mehr, dass Bitcoin so die Währung der mittlerweile ist es eher so als Cash-Dings abgestempelt, keine Ahnung, aber das hat es, glaube ich, verloren. Ja, schon. Aber du weißt, Medien und Politiker können immer das so drehen, dass es denen gerade passt. Ne? Klar. Aber ja, klar. Bleibt auf jeden Fall immer interessant, in dem die, ich glaube, dieses Thema, kann Monero verboten werden und so, das wird ewig noch uns weiter beschäftigen und es ist wahrscheinlich echt nur eine Frage der Zeit, bis irgendjemand mal anfängt und sagt, Monero nicht mit uns. Ich bin ja auch wirklich mal gespannt, also dieses Urteil jetzt, das betrifft ja vermutlich alle Bitcoin-Mixer, also zumindest alle Betreiber, ja. Und wenn die jetzt alle nach und nach vom Markt verschwinden und diese, also ich weiß, wie ich das verstanden habe, ist so ein Bitcoin-Mixer ja eh nur begrenzt nützlich, weil auch da ja Chain Analysis teilweise Traces durch Mixer nachverfolgen konnte. Aber nehmen wir mal an, jetzt verschwinden diese Mixer komplett. Das dürfte doch eigentlich den Bedarf an Privacy-Coins steigern, oder? Wie seht ihr da die Auswirkungen für Monero? Das betrifft aber eigentlich ja nur die Betreiber von Bitcoin-Mixer, die in den USA sässig sind. Genau. Schau dir mal die Webseite an, da ist jetzt einer offline. Also bisher haben sie besten Mixer offline genommen, oder? Ja, aber ehrlich gesagt, also erstens gilt nur für die USA, ist immer so ein bisschen merkwürdig, weil die machen ja doch schon Börsen auch weltweit zu. Also ich kann mich dran erinnern, ich war ja mal angemeldet bei OnePool, die hatten diesen, ich weiß nicht mehr, wie die Seite hieß, auf jeden Fall, das war eine Seite, die saß irgendwie in Singapur und die wurde auch von den, also da wurde die Seite wurde von den US-Behörden beschlagnahmt, obwohl die Firma in Singapur saß. Also ich will nur sagen, da reicht der lange Arm auch teilweise über Ozeane. Ja, und aber ich würde ja auch sagen, klar, jetzt im Moment ist es nur ein Bitcoin-Mixer, aber was ist, also ich würde mal sagen, das Urteil hat doch Aussagekraft auch auf alle anderen Mixer. Das heißt, ich gehe davon aus, dass da noch andere Mixer jetzt schließen müssen oder geschlossen werden. Ja, aber bedenke, nicht alle Länder freuen sich jetzt mit US-Behörden zu kooperieren. Wenn der China jetzt sagt, nee, Bitcoin mixen, wenn dann schon zu uns, weil Geld und Bitcoin, USA da gar nichts. Mag sein. Aber das ist doch auch ein zentralisierter Mixer gewesen. Also Helix war ja Custodian beziehungsweise nicht trustless. Ja, also wenn wir jetzt sowas wie Wasabi anschauen mit CoinJoin, das ist ja einfach Open-Source-Software. Also ich glaube, da wird es dann noch mal viel schwieriger durchzugreifen, als jetzt, wenn da jemand sagt, ja, schickt mir die Bitcoin und ich mache die in einen Topf für euch und misch die mal durch, so nach dem Motto. Ne? Ja, genau. Wenn man jetzt einen Bitcoin-Mixer unbedingt betreiben möchte und nicht Monero benutzt, was schlauer wäre, dann doch bitte nur im Tor-Netzwerk und ohne JavaScript-Gedöns und ganz simpel, oder? Also für mich. Ganz simpel ist schwer zu sagen. Du brauchst natürlich Startfunds, du brauchst. So ein Service aufzusetzen ist nicht trivial. Ja, das wollte ich auch. Das wollte ich damit gar nicht sagen, aber. Hauptsache, du befindest dich gerade erstmal nicht in den USA, wenn du sowas betreibst und besser auch nicht im Clear Web. Aber so im Tor-Netzwerk versteckt, so ein Bitcoin-Mixer. Also das Problem, was ich halt bei Bitcoin und diesen ganzen Mixern sehe und was für mich Bitcoin auch super kompliziert macht, ist halt dieses Output-Management. Ja, da habe ich, was weiß ich, 15 verschiedene Outputs nachher, wenn ich bei Wasabi mitgemacht habe und ich darf die nicht mehr zusammenbringen, weil sonst hat dieser ganze Prozess für mich nichts gebracht. Und klar, wenn du dich damit intensiv beschäftigst dann und da sehr hygienisch bist, dann kannst du das auseinanderhalten, aber für den Otto-Normalverbraucher ist es halt komplett irrelevant. Oder was heißt irrelevant? Es ist unmöglich, das zu erreichen, ja, weil man sich da so tief mit der Technologie befassen muss. Deswegen finde ich halt einfach die Simplizität von Monero so geil. Ja, du hast einfach eine Wallet, du hast eine Empfangsadresse und es ist scheißegal, welche Outputs da benutzt werden, weil letztendlich kannst du eh nichts nachvollziehen. Und dann kann es sogar positiv sein, ja, dass du churnst und deinen Output in einen Output machst, anstatt, was weiß ich, 100 kleine Outputs zu haben, weil ja, dann zahlst du weniger Transaktionsfees, ja, du hast weniger Bytes für deine Transaktion und deswegen wenn Monero so auf den ersten Blick komplexer wirkt, wegen dieser ganzen Kryptografie noch obendrauf, letztendlich für den Nutzer finde ich das viel, viel einfacher, weil man halt, wenn man jetzt seine finanzielle Privatsphäre schützen muss, weniger Acht geben muss. Ich muss jetzt hier aber auch so sagen, bei Bitcoin fairerweise ist es kein Ziel gewesen, den Nutzer Anonymität zu geben. Aber von Wasabi schon. Genau, also ja, natürlich, aber die einen bauen das, mit Wasabi bauen das jetzt irgendwie auf ein Protokoll, auf einem Bitcoin-Protokoll, was eigentlich gar nicht dafür vorgesehen ist, den Nutzer genau, zu anonymisieren. Ja. Hacken das sozusagen da rein. Ist es nicht auch so, dass du bei Wasabi eine bestimmte Menge an Bitcoin benötigst, um überhaupt dann 0,01 gleich oder 0,1, ja. Ja, das liegt sehr ja auch viel daran, dass du die Outputs nicht mehr zusammenfassen darfst am Schluss. Also muss ein einzelner Output noch genug Wert haben, um was bezahlen zu können, oder? Ich weiß gar nicht, ob es damit zu tun hat. Ich glaube eher, ich weiß nicht genau, aber ne, du machst ja da, was weiß ich, 0,1 Bitcoin rein und kriegst dann da, was weiß ich, dann deine 50 bis 100 Outputs raus, dann am Ende. Und naja, ich kann es nicht zusammenkriegen. Ich weiß nicht, warum die diese Mindestgebühr da drin haben. Aber das ist halt auch so eine Sache, ne? Die Bitcoin-Transaktionen sind schon teuer und dann musst du nochmal für den Coinjoin dazu bezahlen und so. Und ja, ich verstehe schon, ne? Bitcoin ist nicht designed gewesen, um diese finanzielle Privatsphäre so perfekt zu machen. Aber für mich bestätigt das halt nur, Bitcoin ist ein Proof of Concept für Proof of Work-Währungen, die dezentral funktionieren, und Monero ist halt so dieses raffiniertere, ausgeklügeltere, wirklich Digital Cash, was halt darauf ausgelegt ist, dass wir fungibles Geld in der digitalen Welt haben können. Genau. Und es hat auch noch, löst natürlich auch noch viele andere Probleme. Okay. Nächstes Thema würde ich sagen. Auf MoneroOutreach.org habe ich Anfang des Jahres eine interessante Story gelesen. Und zwar geht es darum, wie die Monero-Community in China sich organisiert und wie die Wahrnehmung der chinesischen Community auf die westliche Welt ist und umgekehrt. Und es war doch ganz interessant, herauszufinden, dass die Community in China eigentlich viel größer ist, als wir denken. Und dass sie sogar anscheinend fast genauso groß ist wie die der westlichen Welt. Und irgendwie ist es halt so, dass es dass diese Communities doch stark gespalten sind. Mag an der Sprache liegen, denke ich vor allem, weil von den westlichen Leuten ja kaum jemand Chinesisch sprechen kann. Und die Chinesen, ich glaube, mittlerweile, so gerade die Jüngeren können da, glaube ich, alle Englisch, aber ich glaube bei weitem nicht alle. Die Interessen da sind auch leicht unterschiedlich, hat man rausgefunden, anhand der Suchanfragen in Suchmaschinen. Hat man einmal bei Google geschaut, was die westliche Welt da so googelt zum Thema Monero, und einmal bei Baidu, das ist das chinesische Google sozusagen. Die chinesische Community interessiert sich da deutlich mehr für Mining als für die Technologie an sich oder an Monero News an sich. Aber Monero ist sehr beliebt auf jeden Fall. Und ja, was ich da noch ganz interessant fand, war eben die Wahrnehmung, die gegenseitige. So. Was wir denken von China ist, dass da ja alles so zentralisiert ist und die interessieren sich nur für Mining und so weiter. Und die Chinesen glauben vielleicht, dass Satoshi Nakamoto, da steht in dem Artikel, dass die westliche Community glaubt, dass Satoshi Nakamoto zum Beispiel der Staat eigentlich, dass ein Altcoin irgendein Scam ist. Und die haben oftmals so Zweifel an der Anonymität von Monero. Und die Chinesen hingegen glauben, dass Monero eine Erfindung vom Westen ist, um das Geld der Chinesen zu klauen. Und das ist irgendwie so, hat mich irgendwie voll gewundert, das zu lesen, weil ich keiner dieser Verschwörungstheorien, sag ich mal, bisher kannte. Oder hattet ihr schon mal davon gehört? Ja, dann möchte ich jetzt aber einwerfen, was sehen die als Community? Haben die random Leute auf der Straße gefragt, oder? Nee, da gibt's WeChat, so Austauschgruppen. Und auch auf Reddit gibt es so im Monero Subreddit und im Monero Mining Subreddit viele stille Leser. Ja, aber ich will jetzt nichts gegen die Leute, die uns irgendwie von Reddit zuhören oder so, aber Reddit nutzen viele Menschen. Die haben jetzt nicht unbedingt ein Verständnis von Kryptographie oder Protokollen oder sowas. Ja, schon. Andererseits, wenn Monero Outreach etwas schreibt, dann glaube ich das in erster Linie schon mal. Also einfach nur wegen der Quelle jetzt. Vielleicht kann ich da auch noch einklinken, weil wieder, ne, Monero Talk hatte die Autorin von dem Artikel auch im Gespräch. Kann man sich vielleicht auch mal anhören. Wir werden das auch in den Shownotes verlinken. Ist es vielleicht ein bisschen schwierig, denen zu folgen, weil die halt so Chinesisch-Englisch sprechen, aber trotzdem ganz interessant. Und mein Main Takeaway war jetzt so, die chinesische Community interessiert sich vor allem fürs Mining. Das ist bei denen so das Nonplusultra, wohingegen das bei uns ja so eine wirkliche Nische ist, ja. Also wer beschäftigt sich schon intensiv mit Mining? Die meisten Leute interessieren sich vielleicht für die Technologie, ja, das zeigt ja auch dieses Kuchendiagramm, 50% bei Google für die Technologie, bei den Chinesen sind es nur 30% und bei den Chinesen ist halt das größte Gebiet Mining mit 40% und im Google kommt das gar nicht drin vor, ja, also in dem Google in den Kuchen. 10. Ja, unsere Strompreise sind auch deutlich höher. Also uns lohnt sich das. Genau, genau. Ja, oder in China sitzen ja viele Hardware-Manufacturers, ja, also, aber das ist halt ganz interessant, dass da so wirklich die Communities koexistieren und bisher irgendwie gar keine wirkliche Brücke geschlagen wird, weil die Sprachbarriere halt so hoch ist. Ich würde sagen, die chinesische Regierung hat auch Interesse daran, dass China sich so viel Austausch als normal, also dass du als Normalbürger jetzt nicht so viel Austausch mit der westlichen Welt hast. Ja, schon. Aber die geben sich ja schon Mühe, das Internet zu zeigen, ihre eigene Suchmaschine. Ja. Also. Gut, ich habe jetzt aber noch nicht gehört, dass irgendwie die Monero-Resources im Internet in China blockiert werden oder sonst was. Nur Google, es ist halt. Ja, aber ja. Ist auch schon witzig, ne, dass News quasi in China überhaupt nicht vorkommen. Also, uns ist eigentlich egal, was damit passiert, wir meinen nur. Ja, und ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, aber so die Community an Developern von Monero. Sind da chinesische Mitglieder mit dabei, wo das neue Features kommen würden? Müssten wir jetzt, glaube ich, auf Hack in IRC. Also ich weiß jetzt keinen, aber ich mag mich da jetzt auch irren. Aber so mein Eindruck ist eigentlich auch, dass ich da jetzt niemanden groß wahrnehme aus der chinesischen Community. Aber wenn die mindestens genauso groß sind wie die westliche Community, dann wäre es doch echt schön, wenn man da irgendwie mal mehr Kommunikation hat. Aber wie gesagt, Sprache und so, das ist schon schwierig dann. Ja. Aber ich glaube, das ist bei allen Gebieten so. Vielleicht, ja, schon. Vielleicht hier ein super schöner Übergang mit China und Austausch und so, ne? Also jetzt gibt es ja den Coronavirus und die MoneroCon für 2020 steht an und eigentlich ist die ja für den 13. 14. Juni in Berlin geplant, aber wer beim letzten MoneroCon Treffen dabei war und da mitgelesen hat, das ist aktuell noch nicht so ganz sicher, dass das tatsächlich stattfinden wird, eben weil der Coronavirus um sich greift und es wurde ja auch die SWSX oder so abgesagt in Austin, Texas mit über 400.000 Teilnehmern. Also das steht gerade noch so in den Sternen, ob die Monero-Konferenz so dieses Jahr im Juni in Berlin stattfinden wird. Ja, momentan sieht es so aus, als würde sie nicht stattfinden und man als Alternative eine virtuelle Konferenz im Internet plant. Eben auch mit Talks und Vorträgen, ja. Genau. Da soll es auch eine Virtual Reality Möglichkeit geben. Das wird gerade alles getestet, ja. Aber da kann man auch ohne spezielle Hardware jetzt, sondern nur mit dem Browser teilnehmen. Das würde auch gehen. Ja. Also auf der Website steht noch nichts irgendwie groß, aber unter Register steht auch nur Tickets will be up for sale soon, TM. Ja, da hat sich seit Wochen nichts geändert eigentlich. Also das ist halt echt so eine Sache. Durch diese große Unsicherheit wird es halt sehr schwierig, ne, weil wenn die Leute sich unsicher sind, ob sie hingehen wollen, dann ist das mit den Ticketsverkäufen nicht so super. Die Speaker wollen vielleicht nicht so früh zusagen und vielleicht wird die Konferenz auch nach hinten verschoben, ja, so September, Oktober, und findet dann trotzdem in Berlin statt, weil, oder in Europa, weil es wurden jetzt halt schon viele Ressourcen darauf verwendet, was weiß ich, Bankkonten und Venues und so zu sichern. Und ich fände es auf jeden Fall super cool, wenn die MoneroCon stattfinden wird, auch in Europa stattfinden wird, weil ich hatte eigentlich mir fest vorgenommen, hinzugehen. Und ich war jetzt auch schon sehr enttäuscht, dass es ja noch nicht sicher ist. Ich war auf der anderen Seite froh, dass ich mir jetzt noch keine Flugtickets und so gekauft habe. Aber ja, also für mich wäre das... Oh, Till muss gehen. Ja, ich wollte auch fragen, wie lange machen wir denn noch? Ich würde sagen, wir kommen bald zum Ende. Also wir haben jetzt auch fast alle Themen durch. Genau. Ja, voll schade, dass das wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Ich habe nämlich auch ganz fest geplant, da hinzukommen. Und ich glaube, Till hatte auch vor, da zu kommen. Und dann hätten wir uns ja auch alle mal im Real Life sozusagen treffen können. Ja, wobei ich auch, ja, ich kann auch in einer virtuellen Konferenz viel abgewinnen. Da muss man dann halt, da hat man diesen ganze Atmosphäre nicht, ja, die man normalerweise auf so einer Konferenz hat. Was natürlich auch sehr schade ist, auch gerade wenn man die Leute persönlich sieht und wenn man dann zusammen ein Bier trinken geht oder so, da kommen ganz andere Gespräche zusammen, als wenn man sich jetzt über, was weiß ich, einen Chatraum oder VR oder so unterhält. Und das ist schon schade irgendwie. Aber ist noch nicht abgesagt, ja, also das ist halt unsicher aktuell. Das heißt, vielleicht im April wird man da mehr dazu erfahren. Da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden. Okay, ich glaube, Till wollte sich jetzt verabschieden. Genau, also ich bin jetzt raus für heute. Ja, euch noch einen schönen Restabend. Nächste Sendung, hatten wir da schon Termin? Ja, ich sehe gerade 12.04., 18 Uhr. Ja. Alles klar. Dann mach's gut. Guten Hunger. Ciao. Schauen wir mal. Genau. So, und jetzt kommen wir mal noch zum kurzen Thema, das nichts mit Monero zu tun hat. Alex, du hast mir vor ein paar Tagen den Podcast Darknet Diaries empfohlen. Ja. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert von diesem Podcast. Ich habe den richtig gesuchtet jetzt. Habe den auch beim Autofahren gehört und so. Der ist richtig gut gemacht, ist auf Englisch, und worum geht's denn da? Ja, also ich muss sagen, ich bin so hart süchtig nach diesem Podcast. Ich bin jetzt bei Folge 45 oder so. Also das heißt, ich habe jetzt in den letzten 3 Tagen über 45 Folgen gehört und jede Folge ist so circa eine Stunde lang. Und da werden unterschiedliche Geschichten beschrieben aus dem Internet, ja, wie, was weiß ich, Penetration-Tester vorgehen, wenn sie ihre Geschichten erzählen, ja, wir sind hier in die und die Bank eingebrochen und haben da das und das getestet, oder Geschichten von Hackern, die, was weiß ich, Hacker Giraffe, der erzählt, wie er 50.000 Drucker, die einfach frei mit dem Internet verbunden waren, dazu gebracht hat, ein PewDiePie-Meme auszudrucken, und auch richtig krasse Geschichten, ja, wie Nation States bei anderen Staaten einbrechen, oder Operation Stuxnet. Stuxnet, genau, Operation Bayonet hattest du neulich angesprochen, was die Geschichte ist wie, krass, ja, wie Alpha Bay hochgenommen wurde. Das ist einfach, und die Geschichten sind nicht so alt, ja, das ist nicht so, dass das vor 50 Jahren passiert ist, sondern teilweise ist es halt nicht mal ein Jahrzehnt her. Und teilweise wird auch Monero drin erwähnt, ja, also wenn es dann um Darknet Markets geht und Cryptocurrency, dann ist Monero auch immer von der Partie. Und was mir gefällt, ist es, auf der einen Seite ist es technisch, auf der anderen Seite ist es auch so verständlich, dass es eigentlich, also dass ich es verstehen kann, und ich bin jetzt nicht so der ultra krasse Techie, deswegen, ich fieber da bei jeder Folge mit und ich find's super geil und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, weil man lernt sehr viel über die Internetgeschichte. Und was auch krass ist, der hat ja auch Interviews, ne? Da sind ja auch die Hacker selbst manchmal am Reden, ja, und erzählen, was die so gemacht haben. Ja, genau. Und also ich habe jetzt heute Morgen eine Folge gehört, wo einer aus Cybercom, glaube ich, also der Elite-Abteilung der NSA praktisch, erzählt hat, wie sie da eine Operation gemacht haben. Und keine Ahnung, das ist ich finde das einfach super faszinierend und ich krieg da richtig Lust, ne? Ich habe dann erstmal so gecheckt, was für ein Passwort hat denn eigentlich mein Router, und dann festgestellt, oh scheiße, mein Router hat das Default-Passwort noch drin und ich kann das auch gar nicht ändern. Dann habe ich mir erstmal einen neuen Router kaufen müssen, weil ich so dann aufrüsten wollte mit der Operational Security, und ja, mich motiviert das einfach. Echt? Hast du jetzt einen neuen Router bestellt deswegen? Also ich habe mir jetzt ein Pi-Hole gemacht und so und musste dafür auch ein DHCP einrichten, und das konnte ich bei dem Modem, was ich von meinem Internet-Provider hatte, nicht machen. Deswegen habe ich mir jetzt einfach einen anderen Router dazu gekauft, so einen billigen TP-Link-Router, und benutze jetzt praktisch das Modem nur als Ethernet-Bridge für meinen neuen Router und habe jetzt Pi-Hole eingerichtet und so, also. Okay, ja. Der Raspberry Pi kann übrigens auch selber als Router fungieren. Ja. Oh, okay. Das wusste ich nicht. Jeder normale Linux-Rechner kann das, also Raspberry Pi reicht eigentlich für, wenn du jetzt über 20 Geräte gleichzeitig haben möchtest. Ja. Also was der Alex gemacht hat, der hat jetzt den DHCP-Server vom Router auf den Raspberry Pi, wo auch Pi-Hole drauf läuft, quasi migriert oder halt. Genau. Der läuft jetzt darauf. Dein Router übernimmt nur noch Routing und WLAN wahrscheinlich, ne? Genau. Wobei, da würde ich vielleicht nicht nur das von Pi-Hole nehmen, da kannst du DHCP kannst du ja noch viel mehr machen, wenn du dich ein bisschen auskennst. Ich mag das immer, das so zu separieren. Mein Pi-Hole blockt Ads, Routing-Tabellen mache ich noch selber und je nachdem, wie viel Zeit man hat. Genau, aber das finde ich halt so eine schöne Sache. Der Podcast motiviert einen, sich damit genauer auseinanderzusetzen, und ich sehe gerade hier bei der Donation-Page von dem, der nimmt leider nur Bitcoin, Litecoin und Ether. Völlig unverständlich, warum der kein Monero nimmt, ja, obwohl er ja sagt, er ist ein Privacy-Nut und er empfiehlt die ganze Zeit Proton-VPN. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Podcast, den ihr euch mal anhören solltet. Folge 6 fand ich zum Beispiel sehr gut. Das ist einfach so ein Penetration-Tester, der so Physical-Penetration-Tests macht. Ja, der läuft dann einfach in eine Bank rein und versucht dann halt mal seinen USB-Stick an die Maschinen anzustecken und schaut, ob er gestoppt wird oder nicht. Und wie gesagt, Operation Bayonet ist auch noch ein sehr guter, wo es dann um Alpha Bay und Hansa Market und so geht. Auf jeden Fall, ja. Und jetzt kam auch eine neue Folge raus. Da ging es, glaube ich, auch um den Betreiber von Alpha Bay, dieser Franzose mit dem langen Bart. Der Betreiber von Alpha Bay hat sich umgebracht, ne? Ah ja, sorry. Nee, dann war das der von Dream Market. Dieser ja, Typ mit Bart eben, der das, der da auch Admin war und so. Das baut auf der Folge Operation Bayonet auf. Also erst Operation Bayonet hören und dann die neue Folge, ich glaube Folge 58 oder 60 oder sowas. Ja, was ich noch sagen wollte, es gibt auch eine Folge, da ging es um einen Asus-Router, ich glaube den RT66 oder sowas, der kam vor ein paar Jahren raus und der war quasi eine absolute Katastrophe, was IT-Security angeht. Der hat auch so eben Default-Passwort und Login, Admin, und wenn du den Router eingerichtet hast, hat er nicht gesagt, dass du vielleicht mal diese Passwörter ändern solltest. Und gleichzeitig hat er automatisch auch so einen Cloud-Zugang per Port 443 aufgemacht und einen FTP-Server aufgemacht. Und das war alles über das Internet erreichbar. Quasi, ja. Wenn du eine Festplatte an diesen Router angeschlossen hast, konntest du per FTP, und jetzt kommt's, per anonymous FTP dich da anmelden. Das heißt, du hast nicht mal einen Login-Daten gebraucht. Ich kann mir was Besseres sagen, bei uns als das Internet, das über 10 Jahre her gekommen ist, das hat es bei uns, die Stadtwerke haben gemacht, ja. Die haben Fritzboxen verteilt und das Passwort für die Fritzboxen nicht rausgegeben. Also turns out, das Passwort für die Fritzboxen ist P-A-S-S-W-O-R-T, ja, Passwort kleingeschrieben gewesen. Und die haben auch alle die Fernwartung aktiv gehabt, auch mit Passwort. Ach du Scheiße, das heißt, man braucht nur die Warn-IP-Adresse? Du brauchst nur die externe IP-Adresse. Ja. Du konntest literally, wenn du mit diesem Ding die Webseite von jemandem besucht hast, konnte dir der Webseitenbetreiber deinen Router neu konfigurieren. Ja, und wahrscheinlich noch ein VPN und VPN einrichten und dann Zugriff auf dein ganzes Heimnetzwerk kriegen, ne? Ja, natürlich. Was bei diesem Asus-Router die Sache ist, sie haben sich geweigert, das Passwort an den Nutzer rauszugeben, ne? Ja. Nicht offiziell dieses Passwort für den, die haben dir nicht das Passwort für deinen eigenen Router gegeben. Ja, da müsstest du eigentlich eine Anzeige machen. Ja, mittlerweile haben sie sich schon gebessert. Mittlerweile ist die Fernwart auch nicht mehr aktiv und ich habe meinen sowieso komplett selbst eingestellt. Ja, es gibt daraus immer noch Menschen, die immer noch mit dem gleichen Router, mit dem gleichen Passwort rumlaufen, garantiert. Diesen Asus-Router, um den es da geht, den habe ich übrigens auch, auch aktiv im Einsatz. Allerdings, das Erste, was ich gemacht habe, als ich dieses Gerät damals gekauft habe, ist eine andere Firmware da drauf zu spielen, weil ich gemerkt habe, dass dieses Asus Software-Ding da einfach Müll ist. Ja. Das Geilste fand ich bei der Folge ja noch, dann hatte sie ja jemand rausgefunden und Asus so gesagt, ey Leute, ihr habt da übrigens, die Router sind mit dem Internet verbunden, ne? Und jeder, der da eine Festplatte dran hat, die ist frei zugänglich. Und Asus dreht sich rum und sagt so, ja, das ist ein Feature, das ist Infinite Share. Ja, nach 4 Monaten haben sie das gesagt, übrigens erst, ne? Ja, also nach 8 E-Mails oder so hat der an Asus geschrieben, bis die mal gesagt haben, dass das ein Feature ist. Ja, also einfach nur mega geile Geschichten, wo man auch ja, wirklich was lernen kann selber oder man lacht oder man fiebert mit und kennt deswegen... No-Tech-Hacking? Nee. Ach, dann habe ich jetzt das hier. Ein guter alter DEFCON-Vortrag, der ist schon uralt. Dem werdet ihr die werden richtig schnell, die noch nicht kennt. Den da. Der ist 2013 240p Auflösung. Schaut ihr euch einfach mal an. Dann der nächste ist Kill Everyone, Steal Everything, Cause Total Financial Ruin. Kennt ihr den? Nee. Auch nicht. Dann weiß ich auch. Anscheinend mehr Hacking als anscheinend mehr Komödie als Hacking. Schreibt jemand in den YouTube-Kommentaren zumindest. ja. Die sind trotzdem super. Der ist auch nicht. Also ich habe mir immer 2 gelinkt. Okay, die können wir ja auch mal in die Shownotes dann packen. Jo, genau. Sind wir eigentlich auf YouTube live? Ich habe noch gar nicht nachgeschaut. Wir sind live, ja. Alles klar. Okay. So, dann sind wir eigentlich ja durch mit unseren Themen heute. Die nächste Sendung ist im April am 17.04. um 18 Uhr. Hören wir uns wieder. Nee, am 12.04. Ja, was habe ich gesagt? 17. Lol, nein, 12.04. 18 Uhr. Genau, also ihr könnt natürlich auch auf moneromumble.de alle Infos nochmal nachlesen und die Shownotes euch anschauen und uns eine Spende zukommen lassen und nicht vergessen, auf iTunes zu abonnieren und uns auf Twitter zu folgen. Die Links dazu, wie gesagt, alle in den Shownotes und auf moneromumble.de. Dann verabschiede ich mich und wünsche euch einen schönen Monat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.